Omega Tau. Wissenschaft und Technik im Kopfhörer. Hallihallo, herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Omega Tau. Ich hoffe, ihr seid gut nach 2012 reingerutscht. Das ist die erste Episode in diesem Jahr. In dieser Episode geht es mal wieder um Raumfahrt. Konkret geht es um die Ariane-Rakete oder Raketenfamilie. Dazu habe ich mich mit Dennis Regenbrecht vom DLR unterhalten. Der erzählt gleich was zu sich selber. Zwei Dinge kurz. Zum einen, wir haben in letzter Zeit tatsächlich sehr viel gemacht rund um Luft- und Raumfahrt. Das wird diejenigen, die die Themen interessieren, natürlich nicht weiter negativ auffallen. Aber diejenigen, die sich nicht so furchtbar für diese Themen interessieren, vielleicht schon. Es ist uns bewusst und in nächster Zeit gibt es dann auch wieder Themen anderweitig vermehrt. Zum anderen, wie ihr merken werdet, werde ich am Schluss keine Musik mehr spielen. Mir sind wieder diverse Horrorgeschichten rund um GEMA und Lizenzierung über den Weg gelaufen. Ich meine, wir haben immer Musik vom Podsafe Music Network verwendet, das ja im Prinzip rechtemäßig unkritisch ist, aber genau diese Tatsache ist durch diese Gerüchte wieder in Frage gestellt. Und deshalb werde ich einfach keine Musik mehr spielen, bis sich irgendwann mal dieses Lizenz- und GEMA- und sonst was Drama um Musik insofern ändert, dass man entweder alles spielen darf oder die Regelungen klar und verständlich sind. Wer versucht hat, sich da mal ein bisschen zu erkundigen, der weiß, was für ein Drama das sein kann oder was das für ein Drama ist. Gut, tut natürlich dem eigentlichen Inhalt keinen wirklichen Abbruch. Ja, da würde ich sagen, geht's los. Viel Spaß. Ja, hallo, also mein Name ist Dennis Regenbrecht. Ich bin offiziell wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Raumfahrtagentur oder inzwischen heißt es Raumfahrtmanagement des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt in Bonn-Oberkassel. Und bin da in meiner Funktion als Projektmanager für bestimmte Ariane 5-Programme tätig. Hauptsächlich Ariane 5 ARTA, das ist ein Technologiebegleitprogramm, in dem bestimmte Tätigkeiten gemacht werden, die der Qualitätssicherung und der sequentiellen Weiterentwicklung dienen und der Qualifizierung bestimmter neuer Entwicklungen. Ein Beispiel ist die Lambolzhausen-Raketentriebwerkstests, die laufen alle über ARTA. Da werden alle 2-3 Jahre, je nach Hardware, Tests durchgeführt, einfach um zu gucken, ob alles noch in dem Rahmen so funktioniert, wie es qualifiziert wurde. Und bestimmte Probleme, die in den letzten 2-3 Jahren aufgetreten sind im Flugbetrieb, zu verifizieren und eventuell Abhilfemöglichkeiten zu schaffen. Weiterhin ist dann noch mit bei, also die Qualitätssicherung, nennt sich NSO, National Surveillance Organization. Kann man so sagen, dass das sowas wie der TÜV oder die DEKRA für die Ariane ist. Kümmert sich die Firma IRBG drum und die kriegt dann sozusagen von uns das Geld und wir müssen halt darauf aufpassen, dass die das auch so richtig so machen. Und noch so ein paar andere Sachen, also Weiterentwicklung, Qualifikation, so im kleinen Rahmen, wenn bestimmte Hardware nicht mehr aus Altersgründen funktioniert, dann muss die halt nachentwickelt werden. Die Sachen sind da auch in diesem ARTA-Programm mit dabei. Das ist so hauptsächlich das, worum ich mich da kümmere. Und nebenher verfolge ich den Geschäftsplan von Arianespace noch und allgemein die Entwicklung auf dem kommerziellen und institutionellen Trägermarkt, um auch zu sehen, wie jetzt Proton, Zenit und aktuell halt auch SpaceX mit Falcon da Einflüsse haben auf unseren Trägerbetrieb. Mhm. Eure Preise schon verbilligt, weil die Falcon jetzt daherkommt, oder? Nee, haben wir nicht. Und wir als Raumfahrtagentur des DLR sind leider auch nicht in der Lage, da irgendwie in der Preispolitik irgendwas zu handhaben. Mhm. Das läuft alles über Arianespace. Ja. Die haben auch die Experten, die wissen, wie es am Markt abgeht. Wir verfolgen das natürlich, aber da sind wir ja gar nicht dicht genug dran. War auch mehr als Witz gedacht. Ah, okay. Gut, dann fangen wir doch damit mal an, dass wir einen kleinen Überblick über die Ariane geben. Vielleicht auch so klein bisschen, nicht zu detailliert, aber klein bisschen so organisatorisch. Du hast schon gesagt, du bist DLR und Arianespace und ESA und CNES und wie das alles zusammenhängt, wenn wir da vielleicht mal einsteigen. Ja, klar. Also die Ariane, die ist im Endeffekt ja so ein kombiniertes Großprojekt der europäischen Raumfahrtindustrie. Sowohl der Industrie als auch der beteiligten Organisationen. Das kann man im Endeffekt so in drei große Bereiche aufteilen. Also auf der einen Seite die Industrie an sich, die für das Design, für die Entwicklung verantwortlich ist. Da ist dann Astrium, die Firma, die zum RDS-Konzern gehört. Die ist Prime Contractor, die sind im Endeffekt endverantwortlich in allen technischen Belangen. Mhm. Das zweite Standbein ist Arianespace, das ist der Vermarktungsarm sozusagen. Das ist eine unabhängige Firma, die gegründet wurde Anfang der 80er Jahre, um die Ariane auf dem Weltmarkt zu vertreiben. Das ist eine Firma französischen Rechts. Mhm. Auch die Franzosen haben da den größten Anteil drin. Im Endeffekt sind die Anteilseigner die, die auch in der Produktion der Ariane mit drinstecken. Also Hauptindustrieanteilseigner ist dann dementsprechend Astrium, dann andere Firmen wie zum Beispiel Safran, die Triebwerke herstellen. Also Snecma gehört zu Safran. Mhm. Und noch andere Sachen. Aber der größte Anteilseigner an sich ist lustigerweise ein staatlicher, und zwar die französische Raumfahrtagentur, mhm. die über 30% Anteil an Arianespace hat. Von deutscher Seite aus sind da nur zwei Firmen drin, die deutschen Astriums und MT Aerospace in Augsburg. Da komme ich aber später noch drauf, die Tanks und Boostergehäuse bauen und also hauptsächlich Strukturkomponenten sind. Mhm. Jetzt mal so zum Vergleich. Deutschland hat einen Anteil von 19% und Frankreich hat einen Anteil von 60%. Oh, doch so krass unterschiedlich. Ja. Danach kommt Italien mit noch nicht mal 10% und dann noch einige kleinere Länder wie Belgien, Spanien, Holland, Norwegen, Schweden und Schweiz, jetzt habe ich sie alle, die dann jeweils immer so 1-2% nur haben. Und haben die Länder dann auch Vorteile in der Nutzung der Ariane? Haben die irgendwie Vorzugsrecht, wenn sie eine Rakete brauchen für eine Mission, oder sind die ganz normale Kunden oder warum? Das sind eigentlich ganz normale Kunden. Also okay. Es ist jetzt nicht so, wenn Frankreich jetzt sagt, ich brauche jetzt sofort eine Ariane 5, dass die jetzt irgendwie sofort eine bekämen. Ja. Wenn die manifestiert ist auf eine Nutzlast mit einem kommerziellen Satelliten und Frankreich sagt, ich muss sofort was Institutionelles schießen, ja. Dann haben die nicht da ein höheres Recht, nur weil sie da jetzt Anteilseigner sind. Okay. Manifestiert heißt Flugplan. Also, genau, der Flug ist geplant, genau. Genau, das Manifest nennt man das. Ja. Ja. Genau. Und das dritte Standbein habe ich noch vergessen. Okay. Das ist natürlich die ESA, die ist für das Overall-Management zuständig. Mhm. Alle Entwicklungsprogramme, die werden von der ESA geleitet und von der ESA auch finanziert. Und auch alle Durchführungsprogramme. Also die Ariane könnte nicht fliegen, wenn es den Raumfahrtbahnhof in Kourou nicht gäbe. Wird dann auch über die, also eigentlich vom CNES über die ESA gemanagt. Also das ist dann auch wieder so eine, also Aufgabenabtretung eigentlich, oder? Also gerade in der Ariane-Welt ist es ziemlich komplex. Also wer da was macht und wer da die Federführung innehat. Also das ist manchmal für den Außenstehenden gar nicht so einfach zu durchschauen. Also es gibt einen ESA-Hauptverantwortlichen in Kourou, aber da sagen hat er das CNES. Also das ist französisches Staatsgebiet, das Ding wurde vom CNES errichtet und das letzte Wort dort und also die Authority im Endeffekt hat das CNES. Okay. Und interessanterweise war früher das CNES auch der Hauptausleger, Konstrukteur, Ingenieur der Ariane. Es ist erst seit Anfang der 2000er Jahre, dass sich da jetzt Astrium als Industrie-Prime-Contractor drum kümmert. Ach so, sonst kam das Design also quasi das von Design, der Agentur? Das Design kam von der Agentur CNES. Ah ja, okay. Also die hatten da eine eigene Abteilung, also die haben sie immer noch eine eigene Abteilung, nennt sich DLA, Direction Lanceur, die das ganze technische Know-how und die ganzen Experten haben, also die Auslegung und Konstruktion war beim CNES. Und das wurde erst Anfang der 2000er Jahre sozusagen diese Kernaufgabe an Astrium übergeben. So läuft es ja bei der NASA auch. Ne? Die NASA konstruiert die Raketen, irgendein Hersteller darf die dann bauen, kriegt da viel Geld dafür. Und jetzt der Unterschied gerade bei der Falcon ist ja eben, dass jetzt auch die Konstruktion von einem privaten Unternehmen erledigt wurde. Ne? Genereller Trend, oder? So ganz so ein genereller Trend, also ein ganz neuer Trend ist es eigentlich auch wieder nicht. Also wenn man jetzt auch die NASA mal zurück in die Vergangenheit guckt, also die Atlas und die Titans und wie sie alle heißen, die Delta-Raketen, die waren eigentlich auch immer schon eigentlich nach der Entwicklungsphase kommerzielle Raketen, wenn man so sieht. Also vielleicht nicht so im kommerziellen Modus, wie es jetzt vielleicht Falcon ist, aber die Atlas 5 und Delta 4, die werden auch von ULA gebaut und das sind eigentlich auch vollkommen staatliche Unternehmen, wo die NASA oder das DoD nicht direkt... Private Unternehmen meinst du? Du sagtest gerade vollkommen staatliche Unternehmen. Ach so, Entschuldigung. Vollkommen private Unternehmen, wo die staatlichen Quellen oder die staatlichen Organisationen gar keine Eingriffe mehr haben. Ja. Bei Falcon ist es halt so, dass es nochmal auf die Spitze getrieben wurde, dass halt wirklich dann auch alles anscheinend aus einem Häuschen kommt oder aus einer Hand kommt. Aber dass die jetzt, wie du vorhin das gleich angedeutet hast, so viel sonderlich billiger sind, da kann man sich drüber streiten. Wird man sehen, ja. Da hat ja der Elon, wie heißt mein Nachname? Elon Musk, ja. Genau, hat ja da seine Vorstellungen und seine Aussagen auch schon immer wieder relativiert. Ja. Okay, aber zurück zu Ariane. Ganz genau. Wir sollten vielleicht mal noch kurz einen kleinen historischen Abriss geben über die verschiedenen Arianes. Ja. 1, 2, 3, 4, 5. Na, ich denke, es ist wahrscheinlich allgemein bekannt, dass derzeit die 5 ganz die genau. aktuelle ist. Ja. Wie unterscheiden sich die Vorgänger? Oder Also ich kann jetzt eigentlich rückwärts gehen oder auch vorne anfangen. Also ja, das ist, wenn wir vielleicht vorne anfangen mit dem Überblick und dann über die aktuelle entsprechend detaillierter reden, ganz oder? Genau, ganz genau. Angefangen hat das Ganze mal ganz, ganz früher in den 60er Jahren bereits mit der sogenannten Europa-Rakete. Das war aber leider zum Scheitern verurteilt, weil das ganze Projektmanagement alles noch nicht so ausgeklügelt war. Also es war kein System Engineering im klassischen Sinne und nichts Kombiniertes, also wo alle am selben Strang zogen. Es war verabredet, jeder tut seinen Teil dazu beitragen. Die Briten damals haben die erste Stufe gemacht, die Franzosen die zweite und dann sollte das und die Deutschen die dritte und dann sollte das irgendwie zusammengeschraubt werden und alles fliegen, wie es geht. Und dass da so eine übergeordnete Design Authority drüber steht. Wie man sich denken kann, hat das nicht so richtig funktioniert und das Projekt, wie gesagt, wurde Anfang der 60er begonnen und 1973 eingestellt, nach 6 Fehlstarts in Folge. Oh. Da hat man dann schon daraus gelernt, dass man auf diese Art und Weise nicht unbedingt Raketen bauen kann, sondern dass es da irgendwie schon Koordination geben muss. Und da wurde dann 1975 die ESA gegründet und die hatte dann auch mit als eine der ersten Aufgaben, eine europäische Rakete zu bauen. Mhm. Diese Ariane-Entwicklungen begannen eigentlich auch schon ein bisschen was vorher, bevor die ESA offiziell gegründet wurde, mit französischem Antrieb heraus. Also die, wie ich schon sagte, die CNES hatte da schon was in der Schublade und hat dann halt die anderen Länder, wenn man so sagen will, eingeladen, da jetzt mitzumachen. Und so ist dann die Ariane-Entwicklung losgegangen und es war dann auch, also verteilt in Europa, aber es hat dann trotzdem immer noch das CNES gegeben, was von oben gesagt hat, so und so und so und ihr müsst das so machen. Die Entwicklung ging dann relativ zügig voran, also erstaunlicherweise, wie gesagt, 75 wurde die ESA gegründet und 1979 war dann tatsächlich der erste Start der Ariane 1. Mhm. Am 24. Dezember lustigerweise, also das ist immer ein Datum, das kann man sich wunderbar merken. Ja. Also war direkt auch ein Erfolg, also ist dann auch insgesamt 11 Mal geflogen. Davon waren dann 9 Flüge erfolgreich. 2 waren nicht erfolgreich, aber okay, die Rakete war halt neu. Ist das nicht anders zu erwarten. Um nochmal kurz auf die Motivation zu gehen. Was war der Grund, warum Europa das gemacht hat? War da der Plan, kommerziell Geld zu verdienen oder ging es um die Unabhängigkeit? Oder? Es ging also ganz, ganz ursprünglich ging es um die Unabhängigkeit. Es gab da, das holt man auch immer wieder hervor in der Historie, so ein gemeinsames Kommunikationssatellitenprojekt der Deutschen und der Franzosen, das nannte sich Symphonie. Und das sollte eigentlich mit den Amerikanern gestartet werden auf einer Delta-Rakete. Aber die Amerikaner haben gesagt, starten wir nicht, wenn ihr den Satelliten kommerziell nutzt. Also musste man sich dann darauf einlassen, weil man keine eigene Rakete hatte, das Ding mit den Amerikanern zu starten, aber nicht kommerziell zu nutzen. Und da hat man dann gesehen auf europäischer Seite, dass eine Abhängigkeit, und damals war die Abhängigkeit von den Amerikanern so einen allumfassenden Markt, wie man heute hat, wo die Russen mitspielen, wo die Chinesen, die Inder und wenn es dann noch sonst noch alles gibt, gab es damals einfach nicht. Man hatte eigentlich nur die Amerikaner, zu denen man gehen konnte. Und hat man gesehen, da muss man jetzt was Eigenes machen. Und das wirklich dann so die eigene Unabhängigkeit, dass man auch ohne irgendjemanden fragen zu müssen, eigene Satelliten starten kann und auch eigene Satelliten, die kommerziell sind oder militärisch oder sonst irgendwas. Ja, also die bemannte Raumfahrt war da kein Thema. Die bemannte Raumfahrt war zu dem Zeitpunkt definitiv noch kein Thema. Dass die Ariane dann auch auf dem kommerziellen Markt so erfolgreich geworden ist, war eigentlich nur Zufall und Glück. Also das war vom Anfang an nie so der Plan gewesen, dass man jetzt den Weltmarkt zu 50% sozusagen einheimst. Das war einfach, die Amerikaner hatten da Shuttle entwickelt und haben da ursprünglich geplant gehabt, alle konventionellen Trägerraketen einzustellen. Ja. Nachdem das mit dem Shuttle aber nicht so geklappt hat, haben dann die Satellitenhersteller sich auf dem Markt umgesehen, wo kann ich schnell hingehen, wo kann ich meine Satelliten ins Weltall schießen lassen. Und dann war klar, Ariane gibt's, die haben wettbewerbsfähige Preise. Und so hat sich dann halt Ariane den Markt sozusagen an sich gerissen. Ja. Und dann erst haben die Amerikaner ja erst wieder Trägerraketen entwickelt, weil sie merken, Shuttle ist viel zu teuer. Ne? Shuttle zu teuer, als dann, also spätestens dann, als 86 die Challenger explodiert war, war eigentlich ohnehin klar, dass man ohne konventionelle Trägerraketen nicht auskommen kann. Ja. Und in diese Lücke hinein kam halt genau Ariane. Und das war mehr Zufall und Glück als geplantes strategisches darauf hinarbeiten. Ja, ja, ja. Okay, wir waren bei der Ariane 1. Ja. Kann man das so als Proof of Concept bezeichnen? Ich meine, wenn man nach 11 Starts schon dann zur nächsten übergeht, klingt das ja schon so ein bisschen so. Ja, also ich sage jetzt mal, Ariane 1 bis 4 sind eigentlich ziemlich ähnlich. Okay. Also heutzutage würde man wahrscheinlich den einzelnen Versionen nicht eine neue Nummer geben. Okay. Wahrscheinlich würde man heute irgendwie eine Ariane 2 Ariane 1 Plus nennen und eine Ariane 4 Ariane 1 Plus Plus oder sowas. Aber also nach dem heutigen Vorgehen würde man nicht eine neue Nummer vergeben. Also die Ariane 2 zum Beispiel ist im Endeffekt eine Ariane 1, wo einfach der Schub der ersten und Zweitstufen erhöht wurde und die Drittstufe verlängert wurde, dass mehr Treibstoff reinpasst. Mhm. Also aber prinzipiell an der Struktur, an der Auslegung wurde nichts geändert. Mhm. Und die Ariane 3 ist eigentlich nichts anderes als eine Ariane 2, wo man zwei Booster rangehängt hat, zwei Feststoffbooster. Okay. Und die Ariane 4 ist auch eine Weiterentwicklung, also der Ariane 2, 3, wo man auch nochmal die Stufen gestreckt hat und dafür gesorgt hat, dass man modularer vorgehen kann. Also die Ariane 3 konnte nur zwei Feststoffbooster aufnehmen und die Ariane 4 konnte vier Booster aufnehmen in verschiedenen Konfigurationen. Es gab Flüssigbooster und es gab Feststoffbooster und die konnte von kein Booster über zwei Feststoffbooster, zwei Liquidbooster bis zu vier Boostern, auch bunt gemischt, also zwei feste, zwei flüssige aufnehmen. Also um dann wirklich eine Bandbreite an Nutzlasten transportieren zu können. Mhm. Und was war da so ungefähr die Nutzlast, die man dann da hochgebracht hat? Ja, also die Ariane 1, die ging irgendwie bei 1,8 Tonnen GTO los. Und die Ariane 4 hörte dann so bei 4,8 auf. GTO? GTO, das ist der geostationäre Transferorbit. Also Hauptnutzlastspektrum der Ariane aufgrund der des kommerziellen Marktes, der so auf die Ariane umgeschwenkt ist, sind Kommunikationssatelliten. Kommunikationssatelliten werden vom sogenannten geostationären Orbit eingesetzt. Das ist ein Orbit, wo der Satellit scheinbar still über der Erde steht, weil er sich genauso lange, also 24 Stunden für eine Erdumrundung braucht, wie die Erde sich dreht. Gleiche Winkelgeschwindigkeit. Ganz genau. Das ist ungefähr 36.000 Kilometer über der Erdoberfläche und um dahin zu kommen, setzt die Rakete den Satelliten in einem sogenannten Transferorbit aus. Der hat noch nicht diese Höhe, der hat im Apogeum, also das ist der erdfernste Punkt der Umlaufbahn, hat er schon die 36.000 Kilometer, aber im erdnahsten Punkt, im Perigeum, sind das irgendwie 180 bis 200 Kilometer. Und dort wird er ausgesetzt. Und dort wird er ausgesetzt in einer großen Ellipse. Ja. Also und den letzten Schub sozusagen, um dann von dieser großen Ellipse auf die Kreisbahn zu kommen, die macht dann der Satellit selber. Die Rakete setzt ihn so aus, dass er von selber auf die 36 hochkommt und da muss er dann noch einmal ein bisschen beschleunigen, damit er dann da die Bahn kreisifiziert. Genau, so kann man das sagen. Alle Satelliten haben einen sogenannten Apogeumsmotor dabei, der für nichts anderes da ist, im Apogeum sozusagen nochmal einen Schubimpuls zu geben, um damit dann die Bahn kreisrund zu machen. Ja. Satelliten, die nicht auf den geostationären Orbit gehen, sind aus Konfigurationsgründen weniger interessant oder ist die Ariane da zu teuer? Oder weil du sagtest gerade vor allem geostationär, wie kommt es? Es kommt halt aufgrund dieser Marktgeschichte, die Ariane an sich gezogen hat. Und der Markt an sich, also es gibt eigentlich nur einen kommerziellen Satellitenstartmarkt, von dem man reden kann, für Kommunikationssatelliten, die im geostationären Orbit stattfinden. Klar kann die Ariane auf Satelliten in den niedrigen Erdorbit schießen oder in den sogenannten Medium Earth Orbit, wo die ganzen Galileo-Satelliten fliegen oder interplanetare Sonden. Das ist alles möglich. Aber das ist halt nicht sozusagen der Markt, den die Ariane hauptsächlich bedient. Okay. Sie macht, sie kann es, das sind hauptsächlich institutionelle Nutzlasten. Aber der Markt ist... Das ist ein Begriff für staatlich oder militärisch. Genau, also institutionelle Nutzlasten sind staatliche Nutzlasten staatlicher Organisationen oder von Ländern oder vom Militär. Ja, okay. Üblicherweise ein Satellit pro Start oder mehrere? Da ist die Ariane relativ flexibel, also die kann klar einen Satelliten starten, wenn das ein schwerer Brocken ist, aber die Ariane ist eigentlich ab der Ariane 2 schon von Grund aus so ausgelegt, dass sie auch zwei Satelliten starten kann. Es gibt da zweifach Start-Aussetz-Adaptoren, also die nennt sich Sylda, das ist dann ein französisches Wort, System Lancement Double Ariane, also Doppel-Startsystem für Ariane, das dafür sorgt, dass man zwei Satelliten gleichzeitig starten und aussetzen kann. Die müssen dann aber auf ähnlichen Bahnen sein, klar, weil der Aussetzpunkt ist ja im gleichen Orbit. Oder kann man da nacheinander aussetzen? Nimmt man mal eine halbe Umdrehung mit? Ja, nicht so richtig. Also der Orbiter muss schon ähnlich sein. Okay. Also meistens macht man es auch nur bei zwei kommerziellen geostationären Satelliten. Ja. Die werden dann beide im geostationären Orbit ausgesetzt und die driften dann beide, also die machen dann beide getrennt ihren Apogeumskick und driften dann beide an ihren Endzielpunkt hin. Okay, jetzt wir waren von der Historie her bei Ariane 4 und du hattest schon gesagt, dass sich 1 bis 4 quasi so evolutionär weiterentwickelt haben. Das gilt, wenn du das schon so gesagt hast, für die 5 wahrscheinlich dann nicht. Die 5 ist komplett eine andere Auslegung. Also das ist, also da ist eigentlich kaum was dabei, was noch von alten Ariane stammt. Das ist wirklich also so ein Clean-Sheet-Design. Außer diese eine Flugsteuerung, die dann beim Starten Überlauf gekriegt hat. Nicht nur das. Okay, sorry. Aber prinzipiell ist das eigentlich, wie gesagt, ein Clean-Sheet-Design, wo man wirklich bei Null angefangen hat in der Auslegung und im Design. 1985 wurde das beschlossen, da so ein Vorbereitungsprogramm zu starten. Und 87 wurde dann tatsächlich dann mit der Entwicklung begonnen und die Ariane 5 damals, die beschlossen wurde, hatte tatsächlich dann auch die bemannten Raumflüge zum Ziel. Ah ja, also das war so auch so ein Package-Deal, der damals gemacht wurde. Die Ariane, darauf Hermes, der europäische bemannte Raumgleiter und das Columbus-Modul, was jetzt an der Internationalen Raumstation fliegt, das war auch nicht so, als Man-Tended Free-Flyer geplant hin und wieder, also das war so eine Art Dreibahn, was man geplant hatte. Yeah. Irgendwann wurde dann Hermes aus Kosten- und Leistungsgründen eingestellt, aber obwohl eigentlich die Ariane nur ursprünglich zum Hermes-Start gebaut worden hätte sein sollen, hat man sich trotzdem entschlossen, die Ariane weiterzuentwickeln. Und das wurde dann auch gemacht und 1996 flog sie dann zum ersten Mal nicht erfolgreich. Das war genau diese Geschichte. Das war diese Geschichte, ja, der Arithmetic Overflow. Im Endeffekt war das eine fehlerhafte Datentypwandlung. Genau. Der Datentyp leider nicht vorgesehen war. Genau, da vielleicht noch als Hinweis, die Episode über Komplexität mit dem Henning Butz hat das relativ ausführlich besprochen. Okay. Und das Ding ist da explodiert? Ja, einige Sekunden oder wenige Sekunden nach dem Start, also ist die Ariane explodiert, weil der Bordcomputer hat in den Safe-Mode geschaltet aufgrund dieses Overflows und dementsprechend gab es keine richtigen Steuerungssignale mehr. Deswegen kam die Rakete vom Kurs ab und das automatische Zerstörungssystem an Bord der Rakete, also hat am Boden keiner auf den Knopf gedrückt, das hat die Rakete selbst gemacht, hat dann festgestellt, die Bahn ist so jenseits des recoverablen, also wiederherstellbaren, dass man da jetzt sprengen muss. Ja, okay. Ja, das hat natürlich dann einiges an Bad Karma. Bedrückten Gesichtern hervorgerufen. Der Fehler wurde aber relativ schnell gefunden und ein Jahr später hat man es dann nochmal versucht und das war dann ein Erfolg. Und seitdem, glaube ich, hat es immer geklappt, oder? Nicht ganz. Also der Erstflug der Ariane 5 ECA, also auf die einzelnen Ariane 5 Versionen komme ich später noch. ECA, das ist die aktuelle Hauptversion, die wir einsetzen, der hat leider auch zu einem Fehlstart geführt. Da lag es dann am Triebwerk. Also das war dann neu entwickeltes Triebwerk. Also die damaligen Arianes, die hatten alle das Vulcan 1 eingesetzt. Und die ECA hatte dann eine neue Unterstufe, eine weiterentwickelte Unterstufe mit einem weiterentwickelten Triebwerk mit dem Vulcan 2. Und da gab es einen Riss in der Düse und dann war die Rakete auch hoffnungslos verloren. Ja. Sollen wir mal über die Hardware-Konfiguration generell reden? Du hast schon die Stufen erwähnt. Ja, also prinzipiell besteht die Ariane aus zwei Teilen. Also eine Lower Section, das ist die Unterstufe, die kryogene Unterstufe, die nennt sich EPC oder EPC, ist die kryogene Hauptstufe. Ja. Und da an den Seiten hängen dann die Feststoffbooster dran, die sich EAPs nennen. Das A ist so schwierig auszusprechen, deswegen mache ich das jetzt am besten nicht. Ist auch französisch, oder? Aber ich versuche es mal. Etage d'Acceleration. A poudre. Ach, von Puder. Ja, ja, ja, das heißt eigentlich fest, genau, das ist das. Muss man sehen, ob man das irgendwie zusammenschneiden kann. Und dann die Upper Section, die Oberstufe, oder also eine der Oberstufen, die Ariane 5 kann verschiedene Oberstufen fliegen. Mhm. Und dann darauf die VEB, Vehicle Equipment Bay, und dann die Nutzlastadaptoren und die Payload Fairing. Okay, dann gehen wir nochmal kurz durch. Also die Lower Stage, die dient zum Start zusammen genau, mit dem Booster. Genau, ganz genau. Die, ich fange jetzt einfach mal an und beschreibe mal so ein bisschen. Ja. Der Hauptteil der Ariane, also die EPC, die Main Cryogenic Stage und auch das Upper Composite, die haben einen Durchmesser von 5,40 Meter. Also das ist sozusagen der dicke Teil in der Mitte. Ja. Der hat 5,40 Meter und die Unterstufe, die ist ungefähr 31 Meter lang. Und wiegt leer 14,7 Tonnen. Mhm. Kann in der jetzigen Version ungefähr 173 Tonnen Treibstoff aufnehmen. Das sind also Flüssig-Sauerstoff, Flüssig-Wasserstoff. Ja. Das wird dann in einem Teil aufbewahrt, der nennt sich Insulated Tank Assembly, also, also isolierte Tank-Konstruktion, Anlage. Da sind ungefähr 500 Kubikmeter drin. Davon sind 135 Kubikmeter für den Flüssig-Sauerstoff und 365 Kubikmeter für den Flüssig-Wasserstoff. Mhm. Die Tanks sind aus einer Aluminiumlegierung gebaut und von außen mit so einem Schaum versehen, der als Thermalisolierung dient. Mhm. Weil also Hintergrund ist ja, dass die Treibstoffe, das haben wir auch in der Episode über Lampolzhausen Raketentriebwerke diskutiert, die müssen kalt gehalten werden. Ganz genau. Also das ist Flüssig-Sauerstoff und Flüssig-Wasserstoff. Und Flüssig-Wasserstoff, der muss bei 20 Kelvin, also 20 Grad über dem absoluten Nullpunkt, gelagert werden. Und Flüssig-Sauerstoff, da kann es ein bisschen wärmer haben, aber 70 Kelvin ist jetzt auch nicht sonderlich sonderlich warm. Und deswegen muss das natürlich isoliert sein und das muss auch voneinander isoliert sein natürlich, weil diese Differenz Temperaturunterschiede, die machen natürlich auch so eine Trennung notwendig, dass der Flüssig-Wasserstoff den Sauerstoff nicht aufwärmt und umgekehrt. Ja. Das heißt, es wird auch, wir haben das auch in der Apollo-Episode diskutiert, es wird auch quasi bis zum Start nachgefüllt. Genau, es wird bis zum Start nachgefüllt. Also es verdampft immer eine bestimmte Menge, die verdampft und deswegen wird auch bis kurz vor dem Start wird das wieder nachgefüllt. Das sieht man dann auch, wenn man beim Shuttle oder bei der Ariane auch, hat man immer so Schwaden, die dann sozusagen um die Rakete herum wabern. Das sind dann halt diese kryogenen Treibstoffe, die dann da vor sich hin dampfen. Ja. Und das ist dann teilweise so kalt, dass dann auch auf der Rakete sich dann Eis ablagert. Also das kann schon durchaus bei einer hohen Luftfeuchte passieren. Und die Luftfeuchte in Kourou zum Beispiel ist relativ hoch. Also die ist fast bei 100%. Also Ja, und dieses Ding hat nur ein Triebwerk, oder? Die Ariane 5 hat nur ein Triebwerk. Das ist das sogenannte Vulcan 2. Das befindet sich unten dran, ganz unten, das kann man ganz klar erkennen. Also das ist nicht irgendwie eingehüllt, das ist wirklich klar erkennbar. Ich kann auch gerne auf ein paar Einzelaspekte eingehen, aber ihr hattet ja schon die Folge über Lampolzhausen, deswegen glaube ich, muss ich über das Triebwerk nicht so viel erzählen. Nee, also da haben wir auch das Vulcan 2 durchaus immer wieder erwähnt. Okay. Genau, okay, dann sage ich vielleicht noch ein bisschen was über die Struktur. Mhm. Also das Triebwerk an sich ist an der sogenannten Engine Thrust Frame mit der Stufe verbunden. Also unten, also an der Tankanordnung ist dieser Engine Thrust Frame. Da ist das Triebwerk eingebaut und dieses Thrust Frame oder Schubgerüst übernimmt die ganzen Lasten und führt die in die Stufe an. Obendrauf habe ich auch nochmal ein Upper Skirt auf der Stufe drauf, die Lasten der Feststoffbooster aufnimmt. Ah ja, okay, das heißt, die führen ihre Laschen quasi oben rein. Also prinzipiell ist auch die Ariane so gebaut, dass also die Hauptlasteinführung oben reingeht. Also am oberen Ende am oberen Ende der Unterstufe. Das ist also ein relativ stark gebauter Ring, der da ist, wo die ihre Lasten einführen. Also die Unterstufe an sich, auch wenn die auf der Erde ist, die hängt sozusagen auch in diesem Teil drin. Mhm. Also die Lastwege sind auch so gebaut, dass sozusagen alle Lasten oben eingeführt werden. Die Booster, da haben wir zwei davon. Da haben wir zwei davon, ganz immer. Genau. Da sind immer zwei. Die Rakete ist auch so ausgelegt. Also ich kann das auch nicht anders machen. Die Rakete würde gar nicht abheben können, wenn ich nicht zwei Booster dran hätte. Ja. Also 90% des Startschubes werden von den Boostern geliefert. Zum Vergleich, also das Vulkan, das hat ungefähr 1390 in der aktuellen Version Kilonewton. Und jeder Booster für sich hat Maximalschub von 7000 Kilonewton. Oh, okay, das heißt, es ist mehr oder weniger fast dann nur noch zur Steuerung, oder? Ja, oder das Haupttriebwerk. Ja, noch nicht mal ganz. Also in der ersten Flugphase sind die Steuerungsimpulse eigentlich auch mehr über die Booster-Nozzle, weil die sind auch schwenkbar gelagert. Also das ist die Booster, viel Schub, damit ich erstmal schnell Höhe gewinne. Ja. Jetzt könnte man sich denken, ich könnte ja auch vier Booster nehmen, dann würde ich noch mehr, also das würde der Platz zu Sachen auch hergeben, aber dafür ist halt die Struktur auch nicht ausgelegt. Also sprich, das Ding würde in noch zu dichter Atmosphäre zu schnell werden? Erstens das und die Struktur, die würde das gar nicht verkraften. Also die Last ging nicht. Die Rakete, die würde irgendwie zerfliegen, wenn da irgendwie vier Booster dran wären. Aber das Haupttriebwerk, das ist dann eigentlich fast schon irrelevant beim Start, oder? Beim Start ist das Haupttriebwerk eigentlich irrelevant. Man will also am Anfang möglichst schnell Höhe gewinnen. Es gibt also die sogenannten Gravitationsverluste. In der allerersten Flugphase hat die Gravitation noch einen relativ hohen Einfluss und dann gibt es halt die Gravitationsverluste. Und um die schnell zu überwinden, muss ich möglichst schnell Höhe gewinnen. Und dafür sind die Booster da, die mit einem ordentlichen Schub eine ordentliche Beschleunigung liefern. Und wenn ich dann eine gewisse Höhe erreicht habe, dann kann ich die Booster abtrennen und dann ist auch gut. Und dann kann ich dann mit dem Haupttriebwerk weiterarbeiten und dann ist die Rakete auch leicht genug, dass ich dann mit dem Haupttriebwerk alleine immer noch eine Beschleunigung erzielen kann. Über die Mission an sich reden wir separat, glaube ich, nochmal. Ja. Das heißt, wir sollten an der Stelle dann vielleicht jetzt nicht diskutieren, wann die Booster abgeworfen werden. Ganz genau, das machen wir später. Genau. Das heißt also, wir haben jetzt die Booster. Das sind, wie du schon sagtest, Feststoffbooster. Ja. Das heißt, wenn sie einmal angezündet sind, brennen sie zu Ende. Dann brennen die zu Ende. Aber das macht ja auch nichts. Das ist ja eh der Zweck der Sache. Ja. Und die Hauptstufe haben wir, oder die Unterstufe haben wir diskutiert. Ja. Das heißt, das nächste ist jetzt die Oberstufe. Erstmal noch nicht. Erstmal kommt dieses sogenannte Upper Skirt. Okay. Das Zwischenstück, wenn man so will. Oder Front Skirt. Nennt sich JARF. Das ist auch eine französische Abkürzung, die dann diese ganzen Lasten aufnimmt. Und da drin hängt, ist dann auch die Oberstufe drauf gebaut. Und dann also kommt die Oberstufe. Es gibt mehrere Oberstufen, also zwei verschiedene Oberstufensorten. Eine nennt sich EPS. Das ist eine mit lagerfähigen Treibstoffen und die ESCA mit kryogenen Treibstoffen. Die Ariane 5 ECA ist die Version mit den kryogenen Treibstoffen und die Ariane 5 ES ist die mit den lagerfähigen Treibstoffen. Warum gibt es diesen Unterschied? Also die ESCA-Oberstufe mit den kryogenen Treibstoffen, die ist leistungsfähiger. Ah, okay. Also die hat einen höheren Schub, einen höheren spezifischen Impuls, hat auch eine größere Treibstoffmasse. Das ist die Version, die wir benutzen, um hauptsächlich kommerzielle Satelliten in den geostationären Orbit zu transportieren. Aber der Nachteil ist, dass man mehr oder weniger sofort zünden muss. Ganz genau, die Stufe ist nicht wieder zündbar. Also die mache ich einmal an und dann brennt die bis zum Ende durch. Und die EPS, das mit Lagerflächentreibstoffen, also die verbrennt Hydrazin und Stickstofftetroxid, die kann ich nicht beliebig oft, aber oft genug wieder zünden. Der Vorteil von hypergolen lagerfähigen Treibstoffen ist, dass ich keinen Zünder dafür brauche. Ich mische einfach die beiden Treibstoffkomponenten zusammen, und also in der Brennkammer des Triebwerkes, und die zünden sofort und die Verbrennung geht los. Und ich muss sie nicht kalt halten. Ganz genau. Nachteil ist, die haben also das Estus-Triebwerk in der EPS hat einen geringeren Schub und auch einen geringeren spezifischen Impuls. Das heißt, wenn ich die EPS benutzen würde, könnte ich auch benutzen, um den geostationären Transferorbit anzufliegen, dann hätte ich eine geringere Nutzmasse, als wenn ich die ESCA nähme. Also das macht dann schon einige Tonnen aus, die das weniger ausmacht. Sind die von der Struktur her gleich? Sehen die gleich aus? Nein, die sind von der Struktur her komplett anders. Okay. Die EPS ist viel kürzer und hat eigentlich 4 Kugeltanks, 2 für Treibstoff und 2 für den Oxidator, also das Stickstoffhydroxid. Ja. Und die ESCA ist komplett anders aufgebaut. Also die hat zylinderförmige Tanks. Lustigerweise ist der Sauerstofftank der ESCA noch eins der wenigen Teile, was von der Ariane 4 übernommen wurde. Der ist eigentlich fast baugleich. Auch das Triebwerk, was benutzt wird, das HM7, ist eigentlich auch dasselbe Triebwerk, was auch in der Drittstufe der Ariane 4 benutzt wurde. Mhm. Und darüber in so einer Art mondförmigen Kuppel wölbt sich dann bis zu einem Durchmesser auch von 5,40 Meter dann der flüssig Wasserstofftank. Mhm. Also die sind auch strukturell komplett anders ausgelegt. Okay, das war die Oberstufe und jetzt kommt da oben drauf dann quasi noch das Nutzlast-Compartment. Erstmal kommen die Vehicle Equipment Bay, also sozusagen auch so ein Ring aus Composite-Werkstoff, also das Hirn der Rakete. Mhm. Also da befinden sich die 2 Bordcomputer drin, die Inertial Navigation Unit, also die Navigationssysteme, also die Laserkreisel, die 2 Stück und die Telemetrieanlagen und solche Sachen befinden sich da drin, also da wirklich das Hirn. Die beiden Stufen werden beide auch von dem VEB gesteuert. Also es gibt bestimmte Raketen, da werden die Stufen getrennt gesteuert, aber bei der Ariane 5 ist es so, dass die Steuerung von einem Hirn stattfindet. Mhm. Und darüber kommt dann der Nutzlastteil. Okay. Und wo du gerade schon die Steuerung erwähnt hast, was findet man da alles? Also wir finden Kreisel zur Inertialnavigation. Genau, wir haben 2 Laserkreisel zur Inertialnavigation. Dann habe ich in den Boostern auch noch Kreisel. Die sind aber eigentlich nicht zur Inertialnavigation da, sondern mit den Informationen, während der Booster-Betriebsphase stellt der Bordcomputer also sozusagen die Biegemomente fest. Also, so fein geht es zu. Ja, also die eigentlichen Lageinformationen kommen von den Laserkreiseln, die sich in der VEB befinden. Mhm. Dann habe ich in jedem Booster noch 2 sogenannte Gyromatic Measurement Units, die auch Yaw und Pitch, also Nick und Giermoment aufnehmen. Und das ist eigentlich wegen der Biegemomente in der Stufe, um die zu minimieren. Okay. Kann dann auch der Bordcomputer die Nozzle der Booster sozusagen getrennt ansteuern. Also die sind nicht zwangsläufig symmetrisch in der Aussteuerung. Das heißt, die Regelung der Booster ist so feinfühlig, dass damit die Lasten in der Rakete, was die Biegemomente angeht, minimiert werden. Genau, ganz genau. Krass. Ja. Okay. Das heißt, deshalb kann man die Rakete an sich dann natürlich leichter bauen. Absolut. Ja. Wow. Mhm. Cool. Ja, weil wir jetzt schon, also im Endeffekt bei der Flugsteuerung sind. Genau. Also wie gesagt, also die Hauptinputs, die kommen von diesen Lasergyroskopen, Laserkreiseln. Es gibt natürlich noch andere Aufnehmer. Es gibt noch Beschleunigungsmesser und andere solche kleinen Sachen. Aber die Hauptaufnehmer sind wirklich diese Laserkreisel. Ja. Das landet dann alles in den sogenannten Onboard-Computern. Es gibt 2 redundante Systeme. Es gibt auch 2 Kreise, die redundant ausgelegt sind. Und der Onboard-Computer, der interpretiert diese Daten und rechnet die dann in Steuerungsimpulse, entweder für die Booster-Nozzle oder dann später in der, wenn die Booster nicht mehr dranhängen, in die Vulkan-Nozzle. Also das Vulkan ist ja in beiden Aufhängerachsen frei schwenkbar bis zu einer bestimmten Winkelzahl. Und das wird dann halt in Steuerungsimpulse auch in der Gear- und Nick-Achse. Ja. Die Rollachsensteuerung geht über Kaltgasdüsen, die sich in der Spitze der Stufe befinden. Okay. In der Oberstufe genau dasselbe. Also das HM7-Triebwerk in der Oberstufe, das ist auch schwenkbar. Also Gimbalable. Gimbalfähig. ich kann es also auch in den 2 Achsen steuern. Und die Rollsteuerung wird dann auch über ein Kaltgassystem betrieben. Das Kaltgassystem benutzt Teile des gasförmigen Wasserstoffs aus den Wasserstofftanks. Mhm. Und das Kaltgassystem wird dann auch benutzt, wenn dann die Triebwerke ausgebrannt sind, wenn ich dann sozusagen in der ballistischen Phase bin, kann ich dann die anderen 3 Achsen auch mit dem Kaltgassystem steuern. Ja. Okay. Und so, das heißt also, der Flug oder das zu fliegende Flugprofil wird quasi so einprogrammiert, dass die Rakete dem Pfad einfach dadurch folgen kann, dass sie misst, welche Positionsänderungen, also im Prinzip zweimal integrierender Beschleunigungen. Ja, sozusagen. Aber es ist trotzdem adaptiv. Also wenn die Rakete erkennt oder der Bordcomputer erkennt, dass es irgendwelche Performance-Mismatches gibt, dann kann in bestimmten Bereichen da auch noch nachgesteuert werden. Mhm. Also der Computer steuert ja auch das Abstellverhalten des Triebwerkes. Mhm. Das wird dann abgestellt, wenn bestimmte definierte Geschwindigkeiten und Bahnparameter erreicht sind. Und also es ist jetzt nicht so, dass das irgendwie so eine Art dummes System ist, wo ich einfach nach so einer Art Zeitlinie einfach irgendwelche Punkte festlege und die werden dann stur abgefahren, sondern das System kann adaptiv auf Abweichungen in einem bestimmten Rahmen reagieren. Ist das bei allen Raketen so oder glaube ich gehört zu haben, dass die Ariane sich auch dadurch auszeichnet, dass sie relativ präzise den Orbit erreichen kann, sie das eben so tut? Ja, die Ariane ist super präzise und bei, sagen wir, moderneren Raketen ist das schon so. Üblich, also auch bei der Atlas V zum Beispiel, die kann auch erkennen, wenn die Unterstufe zum Beispiel zu wenig Performance geliefert hat, dann kann das auch die Oberstufe ausgleichen. Mhm. Das kann die Ariane auch. Bestimmte Raketen, die älteren Datum sind, Beispiel die russischen Raketen, die noch kein digitales Steuerungssystem haben, die können das nicht so. Also die haben fest vorprogrammierte Parameter, die dann also schön systematisch synchron ablaufen, wie das einprogrammiert ist. Das heißt, wenn dann der Wind zu stark ist in der oberen Atmosphäre, dann habe ich eine Abweichung von der geplanten Bahn. Bis vor kurzem war es auch noch so, dass zum Beispiel die Sojuse auf dem Starttisch in die Richtung, in dem die Rakete fliegt, ausgerichtet werden. Da konnte sich gedreht werden und in die Richtung flogen die dann ab. Die konnten dann sozusagen auch in dieser Ebene nicht mehr nachkorrigieren. Yeah. Also das ist eigentlich interessant, finde ich. Yeah. Aber trotzdem fast 1800 Flüge. 1800? Also nicht die Sojus alleine, aber die R7-Familie, der die Sojus gehört, mit der auch der erste Sputnik gestartet wurde, die haben inzwischen 1800 Flüge hinter sich. Wow. Pi mal Daumen. Also es sind, glaube ich, 1790, aber die Größenordnung doch. Das klingt fast, haben alle anderen Raketen? Nein. In Summe so viel? Nein. Das ist die Raketenfamilie mit den meisten Starts auf dem Konto. Okay. Und also, da hat ja auch eine ganz gute Quote, ne? Ja, hat sie. Hat sie, definitiv. Ich möchte jetzt nicht irgendwie, abfällig ist das falsche Wort, aber bewährte Technik muss nicht schlechte sein. Also, klar. Ja. Ja, die ESA übernimmt jetzt ja auch Sojuse und startet in Kourou. Ne? Genau, also der erste Start war ja erst im Oktober gewesen, erfolgreich und hat auch super funktioniert. Ja, damit schließt man halt so eine Art Fähigkeitslücke. Die Ariane 5, so wie sie jetzt ist, kann ungefähr 10 Tonnen in den geostationären Orbit transportieren. Ungefähr 20 Tonnen oder 21 Tonnen, 22 Tonnen, je nach Auslegung, in den niedrigen Erdorbit. Und die Rakete, die dann sozusagen unten herum das Spektrum zumacht, ist die Vega, die noch nicht geflogen ist. Das ist eine europäische Entwicklung, eine Rakete, die drei Feststoffstufen hat und oben noch eine Flüssigstufe. Die hat ungefähr 1500 Kilogramm in den niedrigen Erdorbit. Also GTO kann die gar nicht fliegen. Mhm. Zumindest nicht, dass es sinnvoll ist, dahin zu fliegen, was die Nutzlast. Und um sozusagen da noch in der Mitte noch einen Träger zu haben, hat man halt die Sojus auch nach Kourou geholt. Mhm. Und die kann dann ungefähr 3 Tonnen in den GTO fliegen und auch ungefähr 8-9 Tonnen in den niedrigen Erdorbit. Dazu muss man vielleicht noch sagen, weiß nicht, inwieweit das klar ist, aber die Frage, welchen Orbit man erreichen kann, hängt halt stark von dem Startort ab. Und deshalb ist eben nicht das Gleiche, ob die Sojus in Kasachstan startet oder in Kourou. Ganz genau. Kourou ist ungefähr 6-7 Grad nördlich des Äquators und je näher ich am Äquator dran bin, desto mehr Schwung nehme ich sozusagen von der Erdumdrehung mit. Ja. Also weil die Winkelgeschwindigkeit ist ja überall dieselbe der Erde, aber am Äquator bin ich halt am weitesten vom Erdmittelpunkt entfernt, also habe ich sozusagen die höchste Absolutgeschwindigkeit, die ich sozusagen da mitnehmen kann. Ja. Und je weiter nördlich ich komme, nehme ich gar keine weniger Geschwindigkeit mit, und am Pol, wenn ich am Nordpol oder am Südpol starten würde, hätte ich 0 Meter pro Sekunde, die ich da mitnehme. Ja. Und Kourou liegt halt relativ nah dran, deswegen sind die Nutzmassen von Kourou aus gerade in geostationäre Bahnen, die ja alle auch Äquatorialbahnen sind, besonders viel höher als von Baikonur, was irgendwie ein paar 50 Grad nördlich des Äquators liegt. Ja, ja. Dafür können die polare Bahnen schießen, was Kourou nicht kann, ne? Na doch, Kourou kann auch polar schießen, ja. Okay. An sich kein Problem. Auch sonnensynchrone Bahnen lassen sich von Kourou ohne Probleme schießen. Okay, zurück zur Rakete. wir waren bei der Vehicle Equipment Bay. Wir haben uns ein bisschen unterhalten über die Steuerung und so weiter. Da findet man dann wahrscheinlich noch alle möglichen Monitoring-Systeme, die irgendwie Tankfüllungsgrad und so weiter messen. Ja, im Endeffekt läuft das alles über den Bordcomputer. Genau. Also es gibt da jetzt nicht irgendwie für jede extra Funktion irgendwie so ein Kästchen, sondern das ist alles in den Bordcomputer integriert. Also der Bordcomputer sieht auch, wenn Tankinhalt, wie hoch der ist. Und wie gesagt, der macht dann auch die Abschaltkommandos für die Triebwerke und so weiter. Ist das ein Computer, den der Laie kennt? Ist das ein Pentium oder ist das irgendwas Industrierechner-Technik? Das ist also heutzutage würde man damit wahrscheinlich keinen mehr hinter dem Ofen hervorlocken. Das ist eh klar. Also das ist noch Technik und Technologie, die ist, keine Ahnung, also schon irgendwie Ende der 80er Jahre, Anfang der 90er Jahre. Die Leistungsfähigkeit ist halt sehr begrenzt, aber dafür ist er halt optimiert auf die Sachen, die er macht. Ich brauche kein grafisches Benutzersystem und deswegen brauche ich auch nicht so viel RAM und Festplattenspeicher und sonst was. Das Problem, was wir jetzt haben, ist, also, dass es viele Teile für diesen Computer schon gar nicht mehr gibt. Ja. Also da kommt man langsam in Obsoleszenzen, also in Beschaffungsprobleme, dass es das auf dem Markt gar nicht mehr gibt. Ja. Hat man ja auch vor ein paar Jahren beim Shuttle gehabt, wo dann die NASA irgendwelche Chips auf eBay ersteigern musste. Und ich komme dann später noch auf die Nachfolger der Ariane, aber die Ariane 5 ME, also das aktuelle Weiterentwicklungsprogramm, hat auch mit zum Ziel, neben der neuen Oberstufe auch also einen neuen Onboard-Computer zu entwickeln, der dann nicht mehr diese Obsoleszenzprobleme hat. Ja. Also die Hardware wird sich ändern, aber die Programmierung wird prinzipiell genau dieselbe bleiben. Ja. Das ist in einer Echtzeitprogrammiersprache Ada geschrieben, mit der auch, also im Endeffekt im Luft- und Raumfahrtbereich eigentlich heutzutage fast alles betrieben wird. Also in meiner vorherigen Tätigkeit hatte ich mit dem Eurofighter zu tun, da die Bordcomputer sind auch in Ada programmiert. Ja, also das ist eigentlich heutzutage in den Bereichen vollkommen verbreitet. Ja, sonst leider nirgends, sonst muss ich mit C rumärgern. Ja. Oberhalb der VEB, da sind wir jetzt dann aber bei der Nutzlast. Da sind wir jetzt bei der Nutzlast. Genau. Also da kommt es dann darauf an, ob ich jetzt eine oder zwei Nutzlasten drauf habe, aber ich nehme jetzt einfach mal das Standardmodell, dass ich zwei Nutzlasten habe. Über der VEB ist dann der Nutzlastadapter der untere Nutzlast angebracht. Also die sind quasi hintereinander, wenn es also, zwei, also übereinander. Also übereinander, übereinander. Die untere Nutzlast ist sozusagen auf der VEB auf dem Nutzlastadapter aufgeschraubt. Mhm. Über dieser Nutzlast ist dann die sogenannte Sylda, von der ich vorhin schon sprach, dieses System Lancement Double Ariane. Das ist so eine Composite-Hülle, die gibt es in verschiedenen Metern, die hat einen Durchmesser von 4,60 Meter und je nach Ausdehnung der unteren Nutzlast kann ich die in der Länge variieren. Das ist eine Composite-Hülle, die wird dann über die untere Nutzlast gestülpt, auch auf die VEB aufgeschraubt und obendrauf kommt dann sozusagen dann die obere Nutzlast auf die Sylda. Und das Ganze wird dann mit der Nutzlastverkleidung umhüllt und befindet sich dann auf der Rakete drauf. Mhm. Obwohl die Reihenfolge ein bisschen eine andere ist. Also bei der Integration findet das ein bisschen anders statt. Da wird dann die untere Nutzlast erst auf die Rakete gebaut, die obere Nutzlast auf die Sylda und die Sylda mit der oberen Nutzlast wird dann schon sozusagen im Gebäude mit der Nutzlastverkleidung versehen und die Nutzlastverkleidung mit allem drin wird dann als komplettes Stück auf die Rakete Mit der unteren Nutzlast drauf. Genau. Ja. Das heißt aber auch, beim Aussetzen muss die obere Nutzlast zuerst weg. Die obere Nutzlast kommt als erste weg. Das ist im Endeffekt auch immer die Primärnutzlast, das ist dann meistens auch immer die schwerere und die, wo der Kunde auch ein bisschen mehr bezahlt, weil es gibt weniger Trennungsvorgänge und also auch weniger, was nicht passieren, also weniger Risiko, was schief gehen kann. Ja. Also da muss ich nur die Fairing abtrennen und die Nutzlast abtrennen und bei der unteren Nutzlast muss ich dann noch die Sylda abtrennen. Das ist dann auch nochmal, also gab es noch nie, dass eine Sylda nicht sich gelöst hat und nicht abtrennbar bin. Aber dennoch ist es ein zusätzliches pyrotechnisches Ereignis, was mal nicht funktionieren kann. Ja. Wir haben in der Apollo-Episode, die wir kürzlich aufgenommen und zu dem Zeitpunkt, wo ihr das hört, wahrscheinlich auch schon gesendet haben, ein bisschen diskutiert zwischen Ground, Mission Control und den Astronauten und Automatisierung in der Rakete. Wie ist das bei Ariane? Wie viel passiert am Boden? Wie viel passiert in der Rakete selber? Also der Großteil der Bodensteuerung ist eigentlich in der Vorstartphase. Wenn die Rakete erstmal abgehoben hat, dann wird vom Boden eigentlich nicht mehr eingegriffen. Nur noch beobachtet. Es wird Telemetrie. Es wird Telemetrie beobachtet, aber die ganzen Steuerungskommandos geht autonom, autark vom Bordcomputer aus. Okay. Also es ist jetzt keiner am Boden, der jetzt irgendwie mit einem kleinen Joystick oder mit irgendwie einem Knopf dann noch irgendwie was nachsteuern kann. Die einzigsten Kommandos, die danach vom Boden noch sendbar sind, ist die Selbstzerstörung. Mhm. Also das Safety-System, das kann auch vom Boden aus ausgelöst werden, wo dann der Safety Officer am Boden sitzt, wenn die Rakete so stark von ihrem Flugprofil abweicht, dass eine Gefahr für die Umgebung da ist, dann drückt er auf seinen Knopf und dann wird die Rakete gesprengt. Mhm. Das ist das Einzige, was noch geht. Ansonsten läuft das alles autark ab. Der muss auch bewaffnet rumlaufen, oder? Wenn er so ein Ding zerstört hat und die Kunden und die Wissenschaftler alle sauer sind, dass er die Rakete gesprengt hat. Ich weiß nicht, ob er danach so der meistgeliebteste Mensch in Kuru ist. Wahrscheinlich wird er in den Kneipen, die es da gibt, nicht so direkt einer ausgegeben Keine bekommen. Hunde und Safety Officers hier. Ja. Das heißt also, die Bahn wird auch vorher, oder andersrum, der Orbit, in den das Ding eingeschossen wird, muss auch vorher so weit bekannt sein, dass man da dann nicht irgendwie dann merkt, da fliegt irgendwie Space-Junk rum. Ja. Es ist jetzt nicht so, dass wenn ich eine Rakete starte, erstmal vorher, dass ein Radar den Himmel absucht, ob ich nicht zufälligerweise dahin komme, wo gerade irgendwie Space-Debris da irgendwie sich herumtollt. Also das ist auch gar nicht praktisch und technisch gar nicht möglich. Auch so kurzfristig lässt sich das auch gar nicht ändern. Also die Startzeit wird normalerweise schon so weit im Voraus festgelegt, dass ich da gar nicht mehr groß die Möglichkeit habe. Klar, wenn das Wetter irgendwie schlecht ist oder so, dann kann ich da noch ein bisschen variieren. Aber prinzipiell, wenn der Starttermin festgelegt ist, dann wird an dem Termin eigentlich auch gestartet. Und da ist die Ariane auch recht gut drin. Also normalerweise, von ein paar Sachen mal abgesehen, geht die recht pünktlich auch vom Tisch weg. Sollen wir dann gerade mal über eine typische Mission reden? Ja, können wir gerne. Wo fangen wir an? Fertige Rakete in Kourou oder Einzelteile in Deutschland und Frankreich? Wie detailliert das gerne hättet. Also Fangen wir doch damit an, dass wir vielleicht ganz kurz beschreiben, wo die einzelnen Teile gebaut werden und wo sie dann integriert werden und dann können wir von da aus. Ne? Also die Ariane, hatte ich ja auch am Anfang schon gesagt, ist ja ein gesamteuropäisches Projekt. Dementsprechend wird die auch in Gesamteuropa gefertigt. Also natürlich nicht die Endfertigung, die findet nicht in Gesamteuropa statt, aber es gibt wirklich in allen beteiligten Nationen Firmen, die Teile der Ariane bauen. Diese Unter- und Subsysteme werden teilweise auch schon vorinstalliert und vorintegriert, aber die Hauptintegration der Stufen an sich findet an zwei oder drei Orten statt, wenn man jetzt die Feststoffbooster auch als getrennte Stufe bezeichnet. Ja. Also die Unterstufe, die kryogene Unterstufe, die wird in Lemereau, das ist in der Nähe von Paris, nicht ganz, aber im Großraum Paris kann man sagen, bei Astrium, fertig gebaut, die wird dann da fertig integriert und wird dann in einem Verschiffungscontainer nach Kourou gefahren. Also die wird dann, auf dem Schiff. Ja, genau. Also die wird erst dann per Straßentransport oder auf so einem Kanaltransport, aber die wird dann nach Le Havre gefahren und von Le Havre aus wird die dann mit dem Schiff. Es gibt zwei Schiffe, die sind nicht Ariane Space Eigentum, die sind gechartert beziehungsweise geleased. Tut nichts zur Sache. Und man dann mit dem Schiffen nach Kourou gefahren. Mhm. Genau dasselbe funktioniert mit der Oberstufe. Die wird in Bremen integriert. Bremen ist sozusagen das Oberstufenzentrum Europas. Wird genauso verpackt und wird dann auch mit dem Schiff von Bremen aus nach Kourou gefahren oder geschifft. Ja. Bei den Boostern ist es ein bisschen anders. Die Booster bestehen aus drei Segmenten. Diese drei Segmente werden getrennt unbefüllt. Also zwei Segmente unbefüllt nach Kourou gefahren. Ein Segment wird in Europa und Italien schon befüllt mit dem Festtreibstoff. Warum wurden nicht alle am gleichen Ort befüllt? Weil, ist das Politik, oder? Auf der einen Seite ja, und auf der anderen Seite ist es das oberste Segment, das sogenannte S1-Segment, was sich oben befindet, wo dann auch noch der Zünder eingebaut wird. Und das ist was man halt in Kourou nicht machen möchte. Okay. Aber es ist dann auch ein gewisser Workshare-Aspekt, der damit reinspielt. Die anderen beiden Segmente, die S2 und S3, die werden in einer Fabrik, die sich auf dem Kourou CSG-Gelände befindet, werden die befüllt. Mhm. Diese drei Segmente werden dann in einem Booster-Fertigungsgebäude auch auf dem Gelände zusammen integriert und die Booster sind am Stück gebaut. Also nicht nur die drei Segmente, sondern auch noch bestimmte Zusatzteile, die Nozzle, die Schwenkeinrichtung, das wird dann dort gebaut. Die EPC wird dann da auch fertig integriert und die einzelnen Teile, die verschiffte Oberstufe und die Unterstufe und die dann fertig gebauten Booster werden dann in das BIL gefahren. Das ist ein Gebäude, das ist Bâtiment Intégration Lanceur, also Raketenintegrationsgebäude. Da werden wir dann also die Unterstufe vertikal aufgerichtet. Die einzelnen, also das Skirt wird angebaut, die Booster werden an die Seite angebaut und dann ganz am Ende wird dann die Stufe oben drauf gesetzt. Der Launcher an sich, also ohne die Nutzlast, wird dann ins BAF gefahren. Das ist dann das Bâtiment Assemblage Final, also das finale Endmontagegebäude. Endmontagegebäude, genau. Das wird dann dahin gefahren und da geschieht dann auch das, was ich vorhin schon erzählt habe, mit diesen, mit der Sylder-Zusammenbau und mit dem Aufbringen der Nutzlasten auf die Rakete. Das geschieht dann im BAF. Das BAF ist dann auch sozusagen, das Lagergebäude, das hört sich jetzt abfällig an, aber im BAF steht dann auch die Rakete bis einen Tag vor dem Start. Einen Tag vor dem Start wird sie dann also aus dem BAF ausgefahren und auf das Startpad. Also auf dem Starttisch steht sie schon von Anfang an. Im BIL sogar schon. Also die wird auf dem Starttisch im BIL schon zourngebaut. Es gibt zwei Starttische in Kourou, sodass ich immer zwei Raketen sozusagen, also die eine hat sozusagen das Ende ihrer ihrer Zusammenbauphase kurz vor dem Start und die andere kann ich dann schon wieder vorbereiten, dass ich da immer einen fliegenden Wechsel haben kann. Gibt es denn da auch so einen Riesentransporter, der die Rakete da rüberfährt, wie, wie das Shuttle da, dieser Raupencrawler da? Oder also also der Starttisch an sich, der fährt auf so einer Schiene. Also der Starttisch ist eigentlich komplett fahrbar und das ist jetzt nicht so ein Raupencrawler, sondern das ist so eine Schienenstruktur, ganz normal, auf dem das lang fährt. Der Starttisch, der wiegt so um die 760, 780 Tonnen, genau weiß ich es nicht, aber so in der Größenordnung. Plus Rakete. Plus Rakete, dann, also das ist das Leergewicht. Und der wird dann halt in die Saint-Lancement dann gefahren und steht dann da und einen Tag vor dem eigentlichen Start, wenn dann die letzten Vorbereitungen getroffen, wenn dann die Bodenstruktursachen angeschlossen, die Betankungsanschlüsse und so weiter. Und dann geht es ein paar Stunden vor dem Start, wird dann betankt, nochmal durchgecheckt alles. Und ja, dann steht die Rakete sozusagen startbereit dann da. Okay. Und dann drückt er auf den Knopf. Nicht so richtig. Okay. Bis 7 Minuten vor dem Start läuft das alles noch geregelt vom Bodenzentrum aus. Und 7 Minuten vor dem Start geht sozusagen die Kontrolle auf die Rakete über. Also das nennt sich dann die sogenannte Synchronized Sequence. Das ist dann, wie gesagt, die beginnt 7 Minuten vor dem Start und ab da ist die Rakete eigentlich unabhängig vom Boden. Klar gehen noch irgendwelche Steuersignale hin. Also ich kann auch die in den 7 Minuten den Start noch abbrechen oder die unterbrechen. Die eigene Flugregelung oder läuft quasi. Genau. Und wenn ich dann in den 7 Minuten, keine Ahnung, Wetter wird schlecht oder irgendwie es gibt ein technisches Problem, wenn ich dann den, wenn das Board dann rot wird, also ich meine, es geht ein rotes Licht an und der Countdown wird unterbrochen, muss ich dann auch auf die 7 Minuten wieder zurück cyclen. Also ich kann da nicht, wenn ich dann irgendwie in 1 Minute vor dem Start eine Unterbrechung, einen Countdown habe, nicht bei 1 Minute wieder anfangen, sondern ich muss dann direkt wieder auf die 7 Minuten zurückgehen, dass dann alles wieder von vorne durchlaufen kann. Und was passiert in diesen 7 Minuten? Final Checkout wird gemacht, also der Bordcomputer checkt alles durch, die Rakete wird sozusagen also auf den Start vorbereitet, die Triebwerke werden vorgekühlt, dass also die Brennkammer und auch die Nozzle schon auf die Temperatur gebracht werden, die die kryogenen Treibstoffe auch schon haben, damit die dann nicht einen Temperaturschock erleiden. Aber das habt ihr ja wahrscheinlich auch in der Lampolzhausen-Sendung auch schon gesagt bekommen, detaillierter. Also wenn ich da jetzt sozusagen eine Raumtemperatur-Triebwerk hätte und ich würde dann mit 20 Grad Kelvin irgendwie Wasserstoff reinhauen, das würde so einen Schocktransienten da erzeugen. Da, das ginge gar nicht. Und die ganze Zeit wird dann nochmal Treibstoff getoppt sozusagen, dass dann wirklich auch alles vollgefüllt ist. Und bis ungefähr 6 Sekunden vor dem Start, da geht dann eigentlich die richtig ernste Startphase dann los, wo dann wirklich alles richtig ratzfatz geht. ungefähr 3 Sekunden vor dem Start beginnt dann auch die Zündphase. Mhm. Also da gehen dann die Ventile auf und so weiter und so fort. Und also die einzelnen Sekunden muss ich mir aufschreiben, das kann ich mir nicht merken. Ja, klar, logisch. Ja. Also die Zündphase, die Kernzündphase, die heiße Zündphase beginnt 3,2 Sekunden vor H0. Mhm. Da gehen die Ventile auf, dann wird der Treibstoff in die Brennkammer hineingebracht. Und lustigerweise ist die Zündung nicht bei 0 des Triebwerkes, sondern bei 2,7 Sekunden. Mhm. Und bei 0 hebt sie dann theoretisch ab? Nee, bei 0 hebt sie nicht ab. Sie hebt eigentlich bei plus 7 Sekunden ab. Okay, was ist dann die 0? Ja, 0, das ist genau der Zeitpunkt, wo ein spezifisches Ventil aufgeht. Okay. Das ist einfach so. Ja. Bei H0 plus 2 Sekunden wird das Triebwerk gezündet mit dem Triebwerkszünder. Und danach beginnt der Bordcomputer, der checkt die ganze Zeit vorher schon, aber in den 5 Sekunden danach checkt der Bordcomputer, ob das Triebwerk so funktioniert, wie es soll. Ob sich der Schub richtig entwickelt, ob ich einen richtigen Durchsatz, Treibstoffdurchsatz habe, ob wirklich alles so ist, wie sein soll. Und dann 7 Sekunden, also bei H0 plus 7 Sekunden, wenn alles super gut durchgecheckt ist, dann werden erst die Feststoffbooster gezündet. Hat natürlich den Hintergrund, wenn die Feststoffbooster erstmal an sind, kriege ich sie nicht mehr aus. Deswegen muss ich natürlich erstmal checken, dass meine Feststoffstufe, meine Flüssigstufe, alles funktioniert, bevor ich die Feststoffbooster zünde. Ja. Und das ist bis jetzt einmal vorgekommen, dass das nicht so war. Das war auch dieses Jahr beim vorletzten Start. Wurde festgestellt, Triebwerk, da gibt es also Abweichungen vom Normzustand. Dann wurde das Triebwerk wieder ausgestellt und die Booster haben nicht gezündet. Mhm, und so ist dann die Rakete auf dem Starttisch dann verblieben. Mhm. Das Problem wurde gefunden, wurde ausgewechselt und ich kann jetzt nicht genau sagen, wie viel später, aber es waren, glaube ich, schon 3-4 Wochen. Nächster Startversuch, alles grün und hat wunderbar funktioniert. Ja. Das heißt, bei T oder H plus 7 Sekunden heben wir ab. Genau. Die nächsten 5 Sekunden fliegt die Rakete erstmal geradeaus, also vertikal nach oben, bis der Starttower frei ist, also um da ein Kollisionsrisiko auszuschließen. Ja. Wenn ich dann über dem Starttower bin, beginnt dann das, beim Shuttle würde man Rollprogramm sagen, bei uns heißt es halt nicht Rollprogramm, aber die Rakete wird dann sozusagen geschwenkt und richtet sich dann sozusagen in der Flugbahn aus und wird dann halt, Der beschleunigt halt in die Richtung, die zum Orbit passt. Ganz genau. 50 Sekunden nach dem Start, ungefähr 7 Kilometer Höhe, hat die Rakete schon die Schallmauer durchbrochen. Mhm. Und 130 Sekunden nach dem Start sind dann die Feststoffbooster ausgebrannt und die werden dann abgetrennt. Das geht dann schon pyrotechnisch, ganz genau. Ja. Die Feststoffbooster, die fallen dann zur Erde zurück, werden im Gegensatz zum Shuttle nicht wieder geborgen. Ah, okay. Die versinken einfach im Atlantik. Mhm. Also alle paar Jahre birgt man schon mal welche, aber nicht, um die irgendwie wieder zu verwenden, sondern einfach, um da Materialuntersuchungen festzustellen, ob alles auch, das ist auch im Rahmen von dem ATA-Programm, wo ich am Anfang gesagt habe, wo ich zuständig bin. Ja. Das ist ein Teilaspekt davon, um zu überprüfen, ob alles noch im grünen Bereich ist. Das ist ein Vorteil der generellen oder von Wiederverwendung generell, dass man das Stück, was man hochschießt, wieder bekommt, um gucken zu können, was damit passiert ist. Ja, ne? Ja, man, das macht natürlich schon die Sache ein bisschen einfacher, um zu analysieren, ob ich irgendwelche Probleme hatte. Ja, auf der anderen Seite ist natürlich dieser Aspekt, jetzt sieht man es aber an der Ariane, nicht ein Hauptaspekt und die Kosten für Wiederverwendbarkeit, die sind natürlich schon exorbitant höher. Ja. Und also wenn sozusagen der Mehrwert an Informationen wirklich so umfangreich wäre, würde man da jeden Booster wieder bergen, aber macht man nicht, weil also das kostet auch Geld, ich muss ein Schiff bereitstellen. Ja. Und wiederverwendbares Zeug muss auch stabiler und schwerer sein, was dann den Nutzlast wieder drückt und so weiter. Das ist diese Dauerdiskussion. Ja, also ist ja immer so ein Schlagwort, Wiederverwendbarkeit senkt die Kosten, aber es ist meine persönliche Sicht, aber nicht nur meine persönliche Sicht, auch von anderen, dass mit der aktuellen Technologie Wiederverwendbarkeit nicht zu Kostenersparnissen führt. Ja, ich meine, Shuttle ist das beste Beispiel. Ja, absolut. Also das war ursprünglich mal super billig geplant, aber wenn man sich dann anguckt, wie teuer ein Shuttle-Flug im Endeffekt war. Also Milliarde, ne? So ungefähr. Ja, das kommt darauf an, wie man es umlegt. Aber wenn man alle Bodeninfrastruktur und so weiter mit reinlegt, dann bist du bei der Milliarde ganz genau. Ja. Und selbst wenn man jetzt die offizielle NASA-Zahl, die dann immer schön alles Mögliche rausrechnet, dann sind 500 Millionen immer noch exorbitant hoch. Ja. Also jede ganz normale Rakete, ob es jetzt unsere Ariane ist oder eine Proton oder eine Zenit oder was sonst noch so am Markt rumgeistert, macht das zu einem Bruchteil der Kosten. Klar. Ja. Okay, wir haben die Booster abgeworfen. Ja. Das Haupttriebwerk läuft bestimmt noch weiter, weil sonst wäre es vollkommen sinnlos. Ganz genau, das Haupttriebwerk läuft dann ordentlich noch weiter. Und erstmal werde ich die Fairing abwerfen. Also wird die Fairing abgeworfen. Ungefähr eine Minute nach dem Boosterabwurf ist die Fairing abgeworfen. Fairing von was? Also die Nutzlastverkleidung. Ah, okay. So früh schon. Die oben drauf ist, ja, ja. Ich bin dann schon in der Höhe, wo dann der Luftdruck oder die Luftdichte schon so gering ist, dass ich keine Belastung mehr, ich habe schon noch gewisse Belastungen, aber die Belastungen sind dann schon so gering, dass meine Nutzlast darunter nicht mehr leidet. Also kann ich die Fairing abwerfen. Die wiegt um einiges. Und jedes nutzlose Kilogramm, was ich mitschleppe, verringert natürlich meine Nutzlast. Deswegen werfe ich alles, was ich abwerfen kann, so frühzeitig ab, wie es geht. Ja. Und das Ding kommt dann wahrscheinlich auch nochmal zurück in die Erdatmosphäre und wird nicht zu Space Junk, was auch Nee, also die Fairing, die tritt auch ein. Die Booster, wie gesagt, fallen klar in den Atlantik. Die Fairing fällt auch auf die Erde zurück. Ja, okay. Das Haupttriebwerk, das Vulcan, das brennt und brennt und brennt da langsam so vor sich hin. Ungefähr 9 Minuten lang. Okay. Vom Start aus betrachtet. Ja. Also nach 2 Minuten ungefähr fallen die Booster weg genau. Und dann noch 7 Minuten und dann noch 7 Minuten das Haupttriebwerk. Das wird dann auch abgestellt vom Bordcomputer, wenn der feststellt, die Bahnparameter, die ich für meine Erststufe brauchen muss, sind erreicht, dann stellt er das Haupttriebwerk ab und dann beginnt halt auch so eine Abtrennungssequenz. Die Stufe wird abgetrennt und fällt dann zur Erde zurück. Sie wird dann allerdings noch in eine Rotation versetzt, in so ein Flachtrudeln, in dem bestimmte Ventile aufgemacht werden, wo dann Resttreibstoffmengen abgelassen werden. Hat auch den Grund, um Space Debris zu vermeiden, weil es bleiben immer gewisse Restmengen an Treibstoff in den Tanks zurück und wenn da keine Regelung mehr stattfindet, in der Sonne erhitzen die sich und bauen Druck auf in den Tanks und das kann dazu führen, dass die Tanks einfach explodieren. Und das will man nicht, weil Explosionen, also die hat zwar noch keine Orbitalgeschwindigkeit, aber durch die Explosionsimpulse kann es schon passieren, dass noch irgendwelche Fetzen sozusagen Orbitalgeschwindigkeit erreichen. Und um das auszuschließen, wird das geöffnet und die Stufe wird in Rotation versetzt, um ein vorhersagbares Verhalten zu haben. Wenn ich das nicht machen würde, könnte die Stufe eventuell Kopf voran zurückfallen oder auch quer. Und das hätte natürlich eine drastische Auswirkung auf das Bremsverhalten der Atmosphäre. Ja, ja, also ich wüsste nicht, wo die Stufe hinfällt. Ja. Und um das auszuschließen, um das vorhersagbar zu machen, wenn ich die rotieren lasse, habe ich immer sozusagen konstante aerodynamisches Verhalten in der Rotation und dann weiß ich, wo die einschlägt und zwar irgendwo in den Atlantik vor Afrika. Also die kommt mehr oder weniger am Stück an oder also andersrum, sie verglüht nicht zu kleinen Bröckeln in der Atmosphäre, da kommt substanziell was an. Ja, die Stufe, die wird zum größten Teil schon verglühen. Aber es kommen schon noch große Brocken auf der Erde an, die allerdings im Atlantik versinken. Ja, okay, gut. Okay, das heißt, die Unterstufe brennt noch oder die schalten wir jetzt ab? Die schalten wir ab und die fällt runter. Die fällt runter. Genau. Die Oberstufe, die zündet dann wahrscheinlich noch nicht oder die was? Die zündet nach ein paar Sekunden. Die kann erstmal mit so, da gibt es so Feststoff, so kleine Feststoffraketchen, die so eine Art Erstbeschleunigung machen, damit dann der Treibstoff sich sozusagen settelt unten, dass er auch angesaugt werden kann von den Leitungen halt. Von der Leitung. Also die riecht erstmal so einen kleinen Mini-Impuls, der auch als Abtrennimpuls mitdient. Und dann ungefähr ein paar Sekunden nach der Abtrennung, dann wird das Oberstufentriebwerk, das HM-7, gezündet. Mhm. Also unterscheidet zum Beispiel auch die Ariane so ein bisschen von den russischen Raketen, bei denen ist es genau umgekehrt. Die zünden die Oberstufe bereits, bevor die Unterstufe ausgebrannt ist, ein paar Sekunden. Weil ich dann da die Beschleunigung der Unterstufe noch habe. Ja. Brauche ich da keine Feststoffbeschleunigungsraketen. Ach so, weil die da, Und deswegen haben die auch immer diese Gitterstrukturen, also nicht immer, aber die Sojus zum Beispiel hat diese Gitterstruktur, dass dann die Abgase der Oberstufe sozusagen an der Seite austreten können, während die Unterstufe noch befestigt ist. Okay, das heißt, jetzt fliegen wir mit der Oberstufe weiter? Genau, wir fliegen mit der Oberstufe weiter und die ist ungefähr 15 bis 16 Minuten an. Mhm. ist nicht wieder zündbar. Also wenn ich die zünde, dann brennt die auch 16 Minuten durch. Also das wird auch eine Änderung sein der Ariane 5 ME, die wir gerade entwickeln. Die wird wieder zündbar sein. Wieder zündbar hat halt einfach den Vorteil, dass ich bahnmechanisch optimierter fliegen kann. Ich könnte meine Nutzlast erhöhen, allein dadurch, dass ich mehrmals zünde, weil ich dann an bestimmten Bahnpunkten, also an bestimmten Bahnpunkten ist es einfach optimaler, Bahnänderungen und Bahnerhöhungen vorzunehmen, als wenn ich einfach durchbrenne. Das kann ich hier halt nicht ausnutzen, deswegen muss ich 16 Minuten durchbrennen und habe dann meinen GTO erreicht. Dann wird die Stufe also auch ausgestellt, vom Bordcomputer kommandiert und dann beginnt die Abtrennsequenz. Die Fairing ist ja schon ab, also ist sozusagen der obere Satellit ist sozusagen schon in der In der Luft, also genau, befindet sich frei oben. Durch das Lageregelungssystem wird dann die Stufe gedreht, so wie der Satellit das haben will in der, im Aussatzverhalten. Also das sind dann, wie gesagt, vorhin schon diese Kaltgasdüsen, die drehen dann die Stufe, der Satellit wird dann abgetrennt und geht dann seine eigenen Wege. Das heißt, der hat auch nochmal sein eigenes... Das Abtrennen, das geht dann über den Nutzlastadapter. Das sind das ist erstmal nur rein impulsmäßig. Also das wird erstmal... So eine Feder oder was? Das ist so ein Federmechanismus, ganz genau. Also ein Impuls, der wird vom Nutzlastadapter aufgebracht und dann fliegt er da erstmal weg. Ohne da jetzt irgendwie ein Triebwerk zu zünden, weil in der Nähe schon er sein Triebwerk zünden würde, dann würden ja die Abgase die Stufe eventuell beschädigen können. Das will man ja auch nicht. Wird er erstmal ausgesetzt. Fliegt natürlich sehr langsam von der Stufe weg. Und weil das alles sehr langsam ist, macht man das auch alles in verschiedenen Richtungen. Also ich drehe dann die Stufe wieder in eine andere Richtung, trenne dann die Sylder ab. Ach so, damit die nicht mit dem Satelliten zusammenstößt, trenne ich dann die Sylder ab. Die fliegt dann auch langsam weg. Das geht dann über so eine pyrotechnische Zündschnur, die das dann abtrennt. Dann liegt dann der untere Satellit frei. Dann drehe ich die Stufe wieder ein bisschen in eine andere Richtung und setze dann den nächsten Satelliten aus. Ja, und dann war es das. Eigentlich. Dann mache ich noch die Passivierung der Stufe. Ist dann ähnlich wie bei der Unterstufe. Also ich mache die druckfrei, also ich öffne die Tanks zum Weltall hin, dass da keine Überdrücke entstehen können und dass da die Stufe nicht, wenn sie durch die Sonne fliegt, explodieren kann. Die bleibt dann aber oben oder kommt die runter? Die Stufe, die ECA, bleibt oben. Okay, da gibt es da aber jetzt auch irgendwie Vorschriften, dass man das nicht mehr darf. Ja, aber die Vorschriften betreffen nicht Raketen, die schon entwickelt sind. Alle Raketen, die neu entwickelt werden, müssen das beachten. Also die Ariane 5 ME beachtet das auch. Das gilt also auch für die neue Oberstufe sozusagen. Also die wird jetzt allerdings nicht, also das ist also von einem GTO aus, die wieder eintreten zu lassen und verglühen zu lassen, das würde schon eine relativ hohe Menge an Treibstoff erfordern. Also das ist aber, glaube ich, bin da jetzt nicht so sicher, was da jetzt die Anforderungen genau sind, aber ich bin der Meinung, dass man die nur in den Graveyard Orbit bringt. Die kommen nicht direkt runter. Wo sie zumindest die Satelliten nicht stört. Genau, und wo sie nach 25 Jahren dann irgendwann wieder runterkommt. Genau. Okay. Und die Satelliten haben dann, wie du vorhin schon sagtest, die fliegen dann einfach weiter und sind schon auf dieser Bahn, die sie Die sind dann auf dieser lang gestreckten Ellipse um die Erde. Und die werden dann von den Bodenstationen der Satellitenbetreiber übernommen. Und die sind dann, also nach dem Aussetzen sind die dann dafür verantwortlich. Also da hat dann die Rakete ihre Schuldigkeit getan und alles andere ist dann Satellitenangelegenheit. Die checken die dann erstmal aus. Die werden dann auch normalerweise in der Sonne ausgesetzt. Die entfalten dann ihre Solarzellenanlagen, sind dann in der Sonne, können dann direkt dann schon Strom produzieren und irgendwann, wenn die ausgecheckt sind, machen die dann halt ihren Apogeumsburn und treten dann ihren Weg in den geostationären Orbit an. Wie stellt sich denn die Ariane so in der Konkurrenz zu anderen dar? Also von den Nutzlasten her, ist das mehr als eine Atlas? Oder Das kommt drauf an, das kommt... Man muss ja erstmal sehen, was die Konkurrenz für die Ariane eigentlich ist. Also die Atlas und die Delta ist keine Konkurrenz für die Ariane, weil die Atlas und die Delta nur für amerikanische institutionelle Nutzlasten. Früher sind die mal auch kommerziell geflogen, aber aktuell fliegen nur NASA, Verteidigungsministerium, was es ansonsten in den USA noch so an Institutionen gibt, fliegen Delta und Atlas. Die Japaner zum Beispiel genau dasselbe, die H2, die ist auch so ungefähr vergleichbar mit der Ariane, die wird auch nur für japanische institutionelle Nutzlasten benutzt. Die eigentlichen Konkurrenten für Ariane am Transportmarkt sind Proton, die Russen, Zenit, also Sea-Launch, also das ist auch so, so ein Joint Venture, Russen, Ukrainer und Amerikaner. Falcon 9 eventuell, aber die haben noch keinen kommerziellen GTO-Start gemacht. Das wird auch noch ein bisschen auf sich warten lassen, meiner persönlichen Meinung nach. Und dann noch die Chinesen mit ihrer Long March. Das sind so die Hauptkonkurrenten. Und die Ariane ist im Vergleich mit Proton und mit Zenit nutzlastmäßig um einiges stärker. Also eine Proton kann ungefähr 6,4 Tonnen in den GTO transportieren. Und eine Zenit auch ungefähr 6 Tonnen. Und die Ariane mit 10 Tonnen ist da ja schon bedeutend stärker. Deswegen ist es der Ariane auch möglich, zwei Satelliten gleichzeitig in den GTO zu starten, was die Proton eigentlich nicht kann und die Zenit auch nicht. Die Russen haben jetzt auch so einen Mehrfach-Aussetzadapter entwickelt, wo sie auch zwei Satelliten starten können. Aber das können aber auch nur zwei leichte sein. Ja, also es gibt ja bestimmte Gewichtsklassen bei den geostationären Satelliten. Und die schweren, die haben so ungefähr 6 Tonnen. Und die Ariane kann halt immer einen schweren und einen leichten starten. Ja. Und die Protons entweder nur einen schweren oder maximal zwei leichte. Bei der Zenit, die kann immer nur einen starten. Bei Falcon 9, da muss man erstmal sehen, was die in den GTO überhaupt transportieren kann. Neben dem Satellitenaussetzen werden ja auch Sonden ausgesetzt. Ja. Da haben wir damals am ESOP schon ein bisschen mit den Leuten darüber geredet. Und das ATV ist ja auch eine Ariane-Geschichte. Ganz genau. Also das ist das ATV ist jetzt bisher zweimal schon gestartet worden. Und das benutzt nicht die ECA-Version, also die wir für kommerzielle Satelliten benutzen, sondern die ES-Version, die diese Stufe mit den lagerfähigen Treibstoffen benutzt. Weil um die Bahn ordentlich und detailgenau anfliegen zu können, die das ATV braucht, brauche ich halt eine wieder zündbare Stufe. Das ATV wird dann irgendwie in der Bahnhöhe der ISS ausgesetzt und fliegt dann halt autonom dann dahin, dockt an und also dafür ist die Ariane auch mitgebaut. Also das ist dann ungefähr 21 Tonnen in diesen Orbit und das nächste ATV wird auch nächstes Jahr im Frühjahr wieder starten. Okay. Gut, im Prinzip sind wir dann mit der Mission und dem Status quo durch, denke ich mal. Wie geht's denn weiter? Du hast schon erwähnt, dass eine neue Oberstufe entwickelt wird. Wie unterscheidet die sich von den existierenden? Also die jetzige Oberstufe der ESCA, oder ich fange mal ganz vorne an. Also die neue Ariane 5 heißt Ariane 5 ME. Okay. ME steht für Midlife Evolution. Untenrum wird die genauso aussehen und genauso funktionieren wie die Ariane 5, die wir jetzt haben, wie ich sie beschrieben habe. Und die neue Oberstufe, die ist aktuell gerade in der Entwicklung. Die Unterschiede sind so, erstens wird die mehr Treibstoff aufnehmen können. Die jetzige Oberstufe, die kann ungefähr 14,5 Tonnen Flüssigtreibstoffe aufnehmen. Die neue wird ungefähr 28 Tonnen aufnehmen können. Wird die dann auch länger, größer? Das ist nämlich das große Problem, wird sie nicht. Sonst würde die nämlich nicht mehr in das Final Assembly Building reinpassen. Und das ruft dann natürlich dann auch gewisse technische und ingenieursmäßige Schwierigkeiten hervor. Deswegen wird die neue Oberstufe auch einen sogenannten Common Bulkhead haben, wie auch die Unterstufe. Das ist also eine gemeinsame Tankwand zwischen dem Sauerstoff- und dem Wasserstofftank. Die jetzige Oberstufe hat das nicht. Die hat da noch Platz dazwischen, sodass sozusagen der kalte Wasserstoff nicht mit dem wärmeren Sauerstoff in Berührung kommt. Die neue Stufe wird das nicht haben. Deswegen wird die Stufe im Vergleich dann halt auch genauso kurz bleiben können, aber es passt mehr Treibstoff rein. Zusätzlich kommt hinzu, dass wir auch ein neues Triebwerk entwickeln oder das Triebwerk sich jetzt in der Endphase der Entwicklung befindet. Das ist das sogenannte Vinci. Hat auch drüber geredet. Das Vinci-Triebwerk, das hat auch einen höheren Schub von 180 kN im Vergleich zu 67 vom HM7 und auch, was wichtig ist, einen höheren spezifischen Impuls. Habt ihr über einen spezifischen Impuls geredet, das ist? Also muss ich jetzt nicht mal erklären hier mit Verbrauch und Pipapo. Nee. Genau. Okay, also einen bedeutend höheren spezifischen Impuls. Dadurch wird die Stufe allein schon leistungsfähiger werden. Dazu kommt, dass das auch wieder zündbar sein wird, das Triebwerk. Also das, was ich vorhin angesprochen habe, dass das HM7 nicht wieder zündbar ist und dass mich das bahnmechanisch nicht so optimale Bahn fliegen lässt, ja. Habe ich da nicht mehr. Ich kann das Vinci wieder zünden und kann da die Möglichkeiten der Bahnmechanik voll ausnutzen. Wobei ich immer noch das Problem habe, dass mir der Treibstoff abkocht, wenn ich zu lang warte, oder? Klar, das ist ein absolut richtiger Punkt. Also die Freiflugphase zwischen den einzelnen Zündpunkten, genau, in der nominalen Mission, die man jetzt plant, die ist ungefähr 5,5 Stunden lang. Mhm. Also ich muss dafür sorgen, dass 5,5 Stunden meine beiden Treibstoffe genügend vorhanden bleiben. Also gewisse Abdampfverluste kann ich nicht vermeiden. Klar. Ich muss die aber halt minimieren. Da muss ich moderne, sinnvolle Isolationstechniken für haben. Und ich muss natürlich auch die Wiederzündung koordiniert hinkriegen, dass dann auch der Treibstoff da ist, wo das Ansaugsystem des Triebwerkes sich befindet. Ja. Das sind natürlich alles technologische Herausforderungen, die sind nicht trivial. Ja. Und da kann aber die hauptsächlich deutsche Industrie wirklich zeigen, was sie kann, weil vorhin auch schon kurz erwähnt, die deutsche Industrie oder Deutschland an sich ist sozusagen Oberstufen-Kompetenzzentrum in Europa. Und die Stufenentwicklung wird federführend auch von Astrium in Bremen durchgeführt werden. Ja. Erstflug ist nach der aktuellen Planung 2016 vorgesehen und die Zeitpläne sehen momentan auch noch sehr positiv aus. Die neue Stufe wird dann im Vergleich zu den 10 Tonnen, die wir jetzt haben, 11,2 Tonnen in den GTO schießen können. Das ist interessant, ne? Doppelt so viel Treibstoff, von 14 auf 28, aber nur 10% mehr Leistung oder mehr Nutzleistung. Ja, so stimme ich einig. Ja, klar, aber es ist ein interessantes Zahlenspiel, finde ich. Ne? Was halt noch dazu kommt, dass ich also auch mehr und verschiedenere Missionen fliegen kann. Mhm. Und die ich jetzt, also die Stufe wird auch von Grund auf also GTO Plus, also bestimmte Anpassungen von GTO-Missionen und auch MEO ohne Probleme fliegen können. Also das Spektrum, was ich abdecken kann mit der Rakete, wird auch flexibler sein und viel weitreichender, als ich es mit der ECA kann. Okay, aber Booster und die Rakete an sich bleibt die gleiche. Das bleibt dasselbe. Die Nutzlastverkleidung wird dieselbe sein, die Nutzlastadaptoren werden dieselben sein. Ein paar Sachen werden aus Altersgründen neu oder neu entwickelt und nachentwickelt, wie der Bordcomputer, den ich ja schon erwähnt hatte. Aber prinzipiell, grundlegend wird die Rakete, also das wird eine neue Version sein, keine neue Rakete. Deshalb heißt sie ja auch 5 ME und nicht Ariane 6. Gibt es Ariane 6 auch? Also was sind so die weiteren Vorstellungen? Ja, Ariane 6, das ist ein lustiger, also es gibt keine Rakete, die wir Ariane 6 nennen. Okay. Es gibt Programme bei der ESA, eine Entwicklung dafür vorzubereiten. Mhm. Also das nennt sich FLPP, das ist das Future Launcher Preparatory Program. Mhm. Das ist im Endeffekt ein Vorbereitungsprogramm, um Systemstudien zu machen und Konzepte auszusuchen. Und was würde man da anders machen? Also klar, man kann sich immer mehr Nutzlast wünschen, logisch. Ja, aber das ist in dem Fall gar nicht das Ziel. Okay. Es wird euch vielleicht verwundern, aber man will auch wieder von diesem Doppelstart weg. Okay. Also die Nutzlast der neuen, ich nenne sie jetzt mal Ariane 6, auch wenn sie nicht so heißt. Also es ist auch, also wir müssen erstmal die, also erstmal eins vorweg, wir müssen erstmal die Ariane 5 in ME weiter, also zu Ende entwickeln, weil also eine Parallelentwicklung, dafür hat Europa kein Geld. Wir können nicht irgendwie eine neue Oberstufe für die eine Rakete bauen und gleichzeitig eine ganz andere Rakete nebenher. Ja. Also das machen die Finanzen nicht mit. Also wir werden also frühestens nach dem Ende der Entwicklung der Ariane 5 ME mit einer Ariane 6 Entwicklung beginnen. Nach dem, was man jetzt schon so einschätzen kann, weil erste Systemüberlegungen gibt es natürlich schon, wird modularer sein. Also die Ariane 5 ist ja überhaupt nicht modular. Ja. Da kann ich nicht irgendwie mit Boostern variieren und gar nichts. Das wird bei der Ariane 6 anders sein. Die wird modularer ausgelegt sein, sodass sie in einem Bereich von 3 Tonnen bis zu 8 Tonnen in den GTO schießen kann. Mhm. Und zwar konkurrenzfähig mit Preisen, ich kann auch jetzt nur 3 Tonnen laden, aber das... Ganz genau. Also das ist auch einer der Hauptziele. Also nicht so die Nutzlast an sich. Klar sollen diese 3 bis 8 Tonnen erreicht werden, aber eins der Hauptziele, was sich da die ESA ins Buch geschrieben hat, ist, Kosten zu reduzieren. Mhm. Das ist halt ein ganz anderer Ansatz. Die Ariane 5 wurde nie von vornherein aufgelegt, irgendwie eine kostengünstige Rakete zu sein. Das war damals eben nicht so. Heute, wenn man schon direkt in der Systemauslegungsphase mit diesem Ansatz herangeht, kann man auch erreichen, dass eine Rakete billiger ist. Und wie gesagt, also das wird dann, es gibt viele verschiedene Systemkonzepte, die es da gibt. Also das wäre jetzt müßig, auf eins oder zwei da einzugehen, weil das sich noch so unterscheidet. Klar. Aber wie gesagt, also das sind so die Eckpunkte. Also 3 bis 8 Tonnen in den GTO und weggehen von dieser Doppelstartfähigkeit. Und die Vega, das ist quasi, wie du vorhin schon gesagt hast, das ist das kleine Ende. Ja, das kleine Ende. Also das ist ein kleines, ja, Raketchen ist jetzt irgendwie abfällig, also ist es nicht gemeint. Deutschland ist auch an der Vega-Entwicklung nicht beteiligt, das muss man auch dazu sagen. Das ist eigentlich ein Programm, was hauptsächlich von den Italienern getrieben ist. Das ist eine kleine Feststoffrakete mit 3 Feststoffstufen und einer Flüssigoberstufe. Da sieht man auch schon, Deutschland ist nicht dabei, ist also auch da keine deutsche Oberstufenkompetenz dabei, also hat man sich die Oberstufe in Russland besorgt. Okay, ja. Zum Abschluss vielleicht noch so ein paar Rahmendaten. Ja. Wie viele Starts gibt es typischerweise im Jahr? Wie viele gab es überhaupt schon in der Ariane 5? Und was kostet sowas? Was kostet es mich, wenn ich einen Satellit hochschieße? Also die normale, also wir reden immer von Kadenz, das ist die Anzahl an Starts, die wir pro Jahr haben. Die normale Kadenz, die wir mit der Ariane 5 anstreben, sind 6 Starts pro Jahr. Okay. Es gibt Jahre, da sind es mal nur 5. Also dieses Jahr haben wir nur 5 Ariane gestartet. Manchmal gibt es auch 7. Aber so 6, so das, wo man so sagen kann, das würde man so anstreben. Wie viele, wie lang im Voraus wurde es geplant? Jahre, also, oder? Das wird schon Jahre geplant. Okay. Also die Startverträge der Satellitenbetreiber, die einen Start buchen, das ist ein roundabout immer so 2 Jahre im Vorlauf. Okay. Pi mal Daumen. Das ist auch ein Problem dieser Doppelstartfähigkeit. Ja, klar. Arianespace muss dann auch immer also geeignete Partner finden. Ja, ja. 2 Satelliten, die zusammenpassen. Und das ist natürlich schon immer eine Herausforderung. Wenn man das nicht mehr hat, dann ist natürlich ein Konfliktherd, der dann mit beisteht, der würde dann schon rausfallen. Ja. Neben den 5 Ariane-Starts haben wir jetzt in Zukunft auch noch Pi mal Daumen 2 Soyuz-Starts, die wir pro Jahr vorgesehen haben. Und dreimal auf Holz klopfen, dass es nächstes Jahr im Januar gut klappt. Auch ungefähr so 1,5 Vega-Starts pro Jahr. Okay. Wie viele Ariane-Starts oder Ariane 5-Starts hatten wir in Summe inzwischen? Also wir haben inzwischen 60 Ariane 5-Starts insgesamt. Und davon waren die letzten 46 in Folge Erfolge. Okay. Insgesamt war das der VA-204, heißt also Vol Ariane, also Flug Ariane, also der 204. Ariane-Start insgesamt. Ah, okay. Das heißt, die anderen waren dann halt, die Ariane 4 wird aber heute nicht mehr eingesetzt, Die Ariane 4 wird nicht mehr eingesetzt. Also okay. Es gab einen Zeitraum bis Anfang der 2000er Jahre, da wurden die parallel eingesetzt. Ja. Das war auch ganz intelligent, weil nach dem Fehlstart der Ariane 5 sind dann einige Satelliten, die auch auf die Ariane 5 gebucht waren, wieder auf die Ariane 4 zurückgebucht worden. Und da hatte man halt so, also dann nicht diesen Druck in der Fehlersuche, weil man konnte ja trotzdem noch Satelliten starten. Klar. Und das ist natürlich dann immer doof, wenn man irgendwie ganz, ganz, ganz, ganz schnell irgendwie was finden muss. Ja. Und was kostet so ein Start? Also Pi mal Daumen so 150 Millionen Euro. Okay. Und ist das der Betrag, den dann auch ein Satellitenbetreiber euch bezahlen muss? Oder geht da ein Teil davon irgendwie aus Staatssubventionen? Naja, also die 150 Millionen, das ist so Pi mal Daumen das, was Arianespace pro Start einnimmt. Okay. Also das teilen sich natürlich die 2 Satellitenbetreiber. Klar. Also im Endeffekt das, was die Ariane an sich kostet. Das heißt, dass Entwicklungskosten sind da halt eben dann zum Beispiel nicht rein faktorisiert. Nein, da sind keine Entwicklungskosten rein faktorisiert. Das bezahlt die ESA, beziehungsweise die Mitgliedsländer, die Teilnehmerstaaten zahlen das selber. Es ist nicht drin, was die Bodeninfrastruktur in Kourou kostet. Es ist nicht drin, was die Testgeschichten kostet in Lambolzhausen zum Beispiel. Mhm. Das ist alles nicht drin. Das sind wirklich nur die rein operationellen Kosten von Arianespace und die Herstellung der Rakete an sich. Mhm. Okay. Also mit anderen Worten, da passiert eindeutig auch irgendwo eine gewisse Industrieförderung halt an der Stelle. Klar, aber das ist bei allen anderen Ländern genauso. Nein, ich möchte es nur sagen. Also das ist bei den Amerikanern genauso, wenn man sich anguckt, was das Verteidigungsministerium oder auch die NASA für den Erhalt von Cape Canaveral oder die Vandenberg Air Force Base bezahlt. Ja. Da kann auch selbst SpaceX von profitieren. Klar. Oder wenn man nach Russland geht, die ganze Bodeninfrastruktur, die ist teilweise vom Militär bezahlt. Klar. Und das sind also die Kosten, die da gemacht werden, die sind eigentlich immer durch irgendwelche Methoden und Mittel, ob direkt oder indirekt subventioniert. Ja. Vielleicht zum Abschluss noch, wie werden denn eigentlich die Starts priorisiert? First come, first serve? Oder gibt es da ein gewisses Kontingent für die institutionellen Kunden? Oder wie das? Also prinzipiell ist es so, dass die Startreihenfolge und die Priorisierung, das macht Arianespace. Mhm. Wie das gemacht wird bei den kommerziellen Satelliten, da haben wir keinen Einblick rein. Ja. Prinzipiell ist es aber so, da die Ariane ja ein von der ESA bezahlt entwickelter Launcher ist, haben natürlich institutionelle ESA-Missionen eigentlich ein Vorzugsrecht. Vorkaufsrecht. Also eigentlich kann die ESA sagen, wir möchten jetzt da eher fliegen als, keine Ahnung, Intelsat XY. Ja. In Realität ist das nicht immer so. Muss man ganz ehrlich so sagen, wie es ist. Weil die kommerziellen Kunden dann vielleicht doch wichtiger sind als weil, die... Weil natürlich die kommerziellen Kunden, also ohne die kommerziellen Kunden würde sich das Geschäft nicht tragen. Und wenn wir die kommerziellen Kunden nicht hätten, würden wir auch unsere institutionellen Nutzlasten nicht zu dem Preis starten können, zu dem wir jetzt starten. Deswegen muss es ja immer so eine Abwägung geben. Ja. Also klar, wenn das jetzt eine Mars-Mission zum Beispiel wäre oder eine zu einem Planeten, wo es ein ganz, ganz, ganz eng gestecktes Startfenster gibt, dann wird natürlich Arianespace und auch die ESA einen Teufel tun, da einen kommerziellen Kunden reinzunehmen, definitiv. Klar. Aber wenn das was ist, was auch verschiebbar ist, dann lässt sich da unter den beteiligten Partnern meistens immer einen Kompromiss und eine Lösung finden, mit der alle zufrieden sind. Ja. Gut, okay. Dann bedanke ich mich ganz herzlich fürs Mitmachen. Bitteschön. Dankeschön. Immer wieder gern. So, das war's. Wir bedanken uns natürlich wie immer bei unserem Gast Dennis Regenbrecht und bei Henning Krause vom DLR, der das Ganze geholfen hat einzufädeln. Ja, wir freuen uns wie immer über Feedback an feedback@omegataupodcast.net oder auf der Webseite in Form von Kommentaren bei iTunes oder einfach als Rating. Wir haben ja da dieses Sterne-System da, da dürft ihr gerne eure Meinung hinterlassen. Und wir freuen uns auf nächstes Mal und jetzt ist es einfach vorbei nach dem letzten Wort. Dann kommt einfach nichts mehr, keine Musik. Tschüss.